Der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz Betzing hat zu Heiligabend mehr internationale Solidarität angemahnt. Nationale Eitelkeiten und partikuläres Denken müssten aufgegeben werden. Um Nöte zu lindern, könne Wohlstand nicht weiter gegen andere verteidigt, sondern müsse mit anderen geteilt werden. Die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschow, würdigte die Hilfsbereitschaft der Deutschen. Nach dem tödlichen Angriff eines Mannes bei einem kurdischen Kulturzentrum in Paris ist es auch heute zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Zunächst gab es in der Hauptstadt friedliche Proteste, dann wurden Autos umgeworfen und zum Teil in Brand gesetzt. Polizisten wurden mit Wurfgeschossen angegriffen, die Beamten setzten Tränengas ein. Auch in Marseille gab es Ausschreitungen. Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan schränken die Rechte von Frauen weiter ein. Heute wies das Wirtschaftsministerium alle regierungsunabhängigen Organisationen im Land an, ihren Mitarbeiterinnen zu untersagen, zur Arbeit zu kommen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Britta Geldschläger. Das Wirtschaftsministerium in Kabul erklärte, das Verbot gelte für alle in- und ausländischen Hilfsorganisationen. Ihre weiblichen Angestellten dürften bis auf Weiteres nicht arbeiten gehen, weil sich einige von ihnen nicht an die Auslegung der islamischen Kleiderordnung für Frauen gehalten hätten. Ob die Anordnung auch für die in Afghanistan stark vertretenen Organisationen der Vereinten Nationen gilt, ist offen. Die Taliban hatten erst vor wenigen Tagen die Studentinnen des Landes mit sofortiger Wirkung von den Universitäten verbannt. Dagegen gehen immer wieder Frauen auf die Straße. Die Taliban lösen die Proteste offenbar mit Wasserwerfern und Schlagstöcken auf. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland, es ist meist bewölkt, es wird nachtwärts ab 10 bis Schauer, 1 bis 9 Grad. Nachts teils aufgelockert, örtlich Nebel, plus 6 bis minus 1 Grad. Morgen viele Wolken, etwas Sonne, später stark bewölkt und vermehrt Regen, maximal 4 bis 10 Grad. Am Montag oft wolkig, einige Schauer, 6 bis 10, am Dienstag wechselnd bewölkt, teils freundlich bei 4 bis 7 Grad. Das waren die Nachrichten. Die Glocken vom Hamburger Michel und viele wissen, das ist das Zeichen. Heiligabend, hier ist Gruß an Bord vom Norddeutschen Rundfunk. Wir grüßen Sie alle zu Hause, in Norddeutschland, in aller Welt, auf den Tankern und Containerschiffen, den Schleppern und Seenotkreuzern, den Einsatzschiffen der deutschen Marine, den Kreuzfahrtschiffen und Seglern. Jedem Arm herzliche Grüße aus dem Duckdalben, dem Seemannsheim im Hamburger Hafen. Wir sind Birgit Langhammer und Oke Bandixen mit vielen Gästen, die grüßen wollen, mit Interviewgästen und vielen Mails und Briefen, die uns erreicht haben. Und eine Musik, und die kommt hier live von den Silver Spoons. Und das sind Stephanie Hempel, Billy King und Ben Barrett. Thank you. Meine Damen und Herren, die Silverstone, ganz herzlichen Dank. Stefanie Hempel, die Sie gerade gehört haben mit Sisboy, kommt bitte einmal zu mir herunter. Stefanie Hempel, meine Damen und Herren, man kann ja gar nicht an dir vorbei, wenn man über die Beatles in Hamburg reden will. Und viele, die natürlich die Beatles kennen, wissen, dass sie aus Liverpool kommen. Ist das auch ein Grund, warum sie sich eben auch in einer Hafenstadt wie Hamburg so wohl gefühlt haben eigentlich? Auf jeden Fall. Es waren ja Anfang der 60er Jahre ganz, ganz, ganz viele Bands aus Liverpool hier. Als in Hamburg auf St. Pauli eine Rock'n'Roll-Szene gab, die es 1960 in Liverpool noch nicht gab. Also die Bands kamen her, um hier Geld zu verdienen mit ihrer Musik und für die Seeleute, die ja damals auf St. Pauli sehr gerne ihr Geld ausgegeben haben, denn die Liegezeiten der Schiffe waren ja viel länger, also war St. Pauli über immer mehrere Wochen voll mit Seeleuten. Mit Kate Lopez, wie Rosie Sheridan, die erste coole Badame aus St. Pauli immer so schön sagt, haben Rock'n'Roll der 50er nachgespielt und die Liverpooler erzählen mir das auch immer wieder, dass sie sich hier wahnsinnig wohlgefühlt haben, weil es so viele Ähnlichkeiten gibt zwischen den beiden Hafenstädten, liegen ja auch auf demselben Breitengrad, Hamburg und Liverpool. Das wusste ich in der Tat nicht. Und ich habe vorher noch überlegt, gibt es da noch eine Verbindung der Beatles zur Seefahrt, und die gibt es, habe ich der Vater von John Lennon zumindest ein paar Jahre zur See gefahren. Ja, Freddie Lennon war viel auf See und deshalb wenig zu Hause. Und deswegen hat John Lennon nicht viel von ihm mitbekommen. Aber der war Kellner auf See und war aber auch so Entertainer. Also hat gerne mal gesungen, dann für die Leute an Bord. Ach, guck mal, wir können so viel lernen, was heute das. Die Verbindungen sind auch mannigfarbig, daher kommt dann auch dieses Talent vermutlich. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Es werden natürlich einige sehnsuchtsvolle Lieder sein. Das ist so, was mir auch noch aufgefallen ist. Viele Lieder der Beatles handeln ja davon, dass jemand nicht da ist, dass er fern ist, dass man ihm einen Gruß rausschickt. Das ist in der Tat auffällig, oder ist das einfach die Mode gewesen damals? Also auf jeden Fall natürlich große Sehnsuchtsmelodien und ganz viel im Laufe der Jahre natürlich auch unheimlich viel trostspendende Musik. Bis heute. Der Spirit, und sie lässt einen nicht los und gibt einem immer wieder Halt und Hoffnung. Und da freuen wir uns, dass ihr deswegen auch bei uns seid. Herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die Show, was du uns über den ganzen Abend. Vielen Dank. Ja, ich bin übrigens hier von uns heute direkt überbracht. Andere, ziemlich viele sogar, haben uns per Mail erreicht. Und wieder andere sind per Voicemail gekommen. Zum Beispiel von Reni Nürnberger an ihre Schwester. Hier ist die Familie Nürnberger. Wir grüßen alle Seeleute da draußen, die heute nicht bei ihren Familien sein können. Ganz besondere Weihnachtsgrüße schicken wir vor allen Dingen an die Grote Hanseatic Nature, die sich gerade auf dem Weg von Südgeorgien in die Antarktis befindet. Und besonders denken wir heute an meine kleine Schwester Isi Nürnberger, die Staffkapitän der Hanseatic Nature. Ich wünsche dir, liebe kleine große Schwester, ein wunderschönes Weihnachtsfest mit deiner Crew und freue mich schon im neuen Jahr auf unsere Weihnachtsfeier an Land. Und alle bald wieder gesund nach Hause und weiterhin eine gute Fahrt. Ganz liebe Grüße von Mami und Papi, Dori, Dische, Teddy und Gas und deiner großen kleinen Schwester. Und da hängen wir gleich noch ein paar Grüße dran. Ganz genau, nämlich viele Grüße haben uns auch schriftlich erreicht. Dieser Gruß aus Hamburg geht an Kapitän Michael Langhans, unterwegs auf dem Containerschiff Monaco. Hallo mein lieber Michael, in diesem Jahr wirst du am Heiligabend abends den Hafen von Koh Lang verlassen. Dadurch entfällt für dich und deine Crew leider ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest. Denn die Straße von Malakka erfordert sicherlich deine volle Aufmerksamkeit. Lass dir trotzdem den Stollen, den du für diesen Festtag im Gepäck hast, gut schmecken. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Wiedersehen und umarme dich herzlichst. Ich hab dich lieb, deine Mutti. Die Besatzung des Seenotrettungsbootes Paul Neisse vom Eiderdamm grüßt alle Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und der ausländischen Schwesterorganisationen sowie alle anderen Seefahrer weltweit und wünscht euch ein besinnliches Weihnachtsfest und allzeit gute Fahrt. Wir dürfen ja wieder zu Gast sein nach einer kleinen Pause, die wir gemacht haben. Pause ja nur in dem Sinn, dass wir Gruß an Bord nur aus dem Studio produziert haben. Aber wir freuen uns sehr, dass wir wieder live hier sein dürfen in der Seemannsmission im Hamburger Hafen im Duftgalben. Das sehe ich auf den ersten Blick auch gar nicht so viel verändert. Das ist hier weiterhin ein wichtiger Anlaufpunkt für Seeleute. Es gibt viel Unterstützung, eine Bar, einen Gebetsraum für viele Konfessionen. Und dann gibt es doch etwas ganz, ganz Neues, denn Jan Oltmann, wenn Sie zu Hause zuhören, kennen Sie den Geschichten auch aus den vergangenen Jahren, ist in Rente gegangen. Er hüsert hier aber noch rum, möchte ich verraten. Aber offiziell gibt es einen neuen Leiter des Seemannsclubs, Sören Wichmann. Einen großen Applaus. Dankeschön. Ihr Vorgänger, Herr Wichmann, hat sie Glücksgriff genannt und so ganz neu sind Sie auch nicht. Seit wann sind Sie schon im Duckdalm tätig? Ich bin jetzt seit 2014 hier im Duckdalm tätig und am Anfang mit einem 450-Euro-Job und mittlerweile ja mit einer vollen Stelle und als Leiter. Das freut mich sehr. Also vom Praktikanten zum Leiter und Sie haben aber auch ganz praktische Hafenerfahrung. Ja, genau. Ich habe mehrere Jahre als Festmacher gearbeitet, neben meinem Studium, um mir das Studium finanzieren zu können. Das heißt, Sie wissen auch genau, wo es drückt und was Seeleute brauchen. Wie haben Sie das letzte Jahr erlebt? Es ist Ihr erstes, aber es hat sich ja doch auch in den vergangenen Jahren, wir haben das alle begleitet, viel auch in den Häfen verändert. Ja, also was seit Jahren ja Thema ist, ist die Verkürzung der Liegezeiten, aber jetzt gerade in den letzten Jahren hat sich vor allem ja die Corona-Lage natürlich sehr auf die Seeleute ausgewirkt. Und wir sind sehr froh, dass Land ganz viele Seeleute wieder möglicher wird und wir mehr Seeleute im Club begrüßen dürfen. Und das sehen wir ganz deutlich an unseren Zahlen. Endlich haben wir wirklich wieder einen vollen Club. Und wenn Sie sagen, dass Landgang wieder möglich ist, ist das nicht nur in Deutschland, nicht nur in Hamburg möglich, sondern auch weltweit. Kann man denn auf eine Art sagen, dass sich die Lage für Seeleute auch wieder entspannt hat, zumindest was das angeht? Oder überwiegen eben die vielen anderen Themen gerade? Also man sieht schon eine Entspannung in der Lage, dass Seeleute Landgang haben. In einigen Seeleuten herrschen wir immer noch, dass sie gerade in asiatischen Häfen Schwierigkeiten haben, an Land zu kommen. Da gelten weiter strikteste Corona-Regelungen. Aber zumindest hier in Europa ist es deutlich möglicher und was natürlich jetzt dazu gekommen ist, ist ein neues Thema, das haben wir auch alle mitbekommen, der Ukraine-Krieg. Wir haben viele russische und ukrainische Seeleute an Bord und bisher können wir zum Glück berichten, dass da die Lage entspannt ist und die Seeleute miteinander auskommen, weil sie sich halt als Crew verstehen. Und ganz wichtig hier auch noch im Duckdalm, jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind Leiter, aber Sie alleine könnten das auch nicht wuppern. Es sind immer noch ganz, ganz viele Ehrenamtler und Freiwillige auch mit dabei, die helfen. Genau, wir haben ein unglaublich tolles, riesengroßes Team, was uns den Rücken stärkt. Ohne die könnten wir die Arbeit hier gar nicht leisten. Wir hatten jetzt ja auch gerade vor ein paar Wochen den Tag des Ehrenamts, den wir natürlich auch begangen haben. Gestern war hier in den Räumlichkeiten noch unsere Ehrenamt-Adventsfeier und wir werden unterstützt von ungefähr 80 Ehrenamtlichen, die jetzt ja wöchentlich, manchmal sogar täglich im Dienst sind, die Seeleute an Bord besuchen, den Tresendienst mitbegleiten und die Seeleute hier zum Club feiern und auch wieder zurück zum Schiffen bringen. Herzlichen Dank, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Sören Wichmann. Ja, ich will noch mal ein paar Gäste dran, die uns per Mail erreicht haben, denn es ist ja groß an Bord und wir haben wirklich einen großen Stapel bekommen in diesem Jahr wieder. Herzlichen Dank für die ganzen Briefe und die Mails, die uns erreicht haben. Ich kann zum Beispiel Grüße von Bettina und Peter Stevens aus Cuxhaven. Sie grüßen ihren Sohn Erik auf der Mein Schiff 2, die zurzeit zwischen den kleinen Antillen kreuzt. Lieber Erik, nachdem du insgesamt mehr als 4 Monate an Bord verbracht hast, freuen wir uns, wenn du Ende Januar wieder deinen Heimathafen in Cuxhaven ansteuerst und auf deinem festen Boden bei deiner Familie und deinen Freunden stehen wirst. Unsere besten Wünsche und Gedanken begleiten dich und wir wünschen dir und der gesamten Besatzung der Mein Schiff 2 ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Herzliche Grüße aus Cuxhaven von Mama, Papa und natürlich Marley aus Hamburg, von deiner Schwester Rebecca und von Malkok sowie von deinen Verwandten aus Stade, Hamburg und Göttingen und all deinen Freunden hier aus Cuxhaven. Und Hermann Reimer ist als Pastor und Bordgeistlicher immer mal wieder unterwegs auf den Schiffen der Phoenix-Flotte. Deshalb schickt er einen lieben Heiligabendgruß an alle Crews der Phoenix-Schiffe. Ich wünsche allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, immer eine behütete Fahrt und eine glückliche Heimkehr. Johann Hütig wünscht seinem lieben Freddy frohe Weihnachten und weiterhin viel Freude auf seiner Reise. Und er sagt, genieße es. Und Marion Kramer wünscht der Besatzung des Lotsbetriebsvereins Bremerhaven ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Ganz besonders liebe Grüße gehen an ihren Mann, Kapitän Arno Kramer. Wir wünschen dir ein schönes Weihnachtsfest an Bord und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Diesen Gruß schließen sich Falco, Erko mit Vanessa und Kira mit Marvin an. Thank you. Also ich nehme es vielleicht auch nicht mit. Also wenn Sie im Hintergrund schon ein bisschen unseren jungen Landmatrosen gehört haben, wir kennen den schon, Oke. Genau, wir sind nämlich zum Tisch gegangen hier in der Mitte im Saal im Duktheim und zwar zu Bettina und Jan Konsorke und zu Anton. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Im vergangenen Jahr waren Sie nämlich bei uns im Studio und haben uns erzählt, wie es eben läuft, wenn man Weihnachtsmannschaft nicht zu Hause ist. Und da hatten Sie, Frau Konsorke, eine wirklich gute Idee, nämlich die Seemannsweihnacht. Und das ist eine vorgezogene Weihnacht gewesen. Falls Jan, Ihr Mann, der neben Ihnen sitzt, jetzt auf See ist, wie ist es eigentlich ausgegangen? Wissen wir gar nicht. Das war was zu Hause. Wir haben Seemannsweihnachten gefeiert, mit Freunden, mit anderen Seemännern, mit Seemannsfrauen, deren Männer auf See waren. Wir hatten mega viel Spaß, es war ein total schöner Abend, haben uns hingesetzt und haben auf Tonpapier tatsächlich in abendlichen Stunden, nachdem die Große und der kleine Mann im Bett waren, haben wir Leuchttürme gebastelt. Die dann über unsere Christbaumkerzen gestülpt wurden und Christbaumkerzen gestülpt wurden und unsere Kerzen kann man so einstellen, dass sie tatsächlich dieses typische Leuchtturm Die blinken so. Ja, genau. Und dann hatten wir Leuchttürme auf dem Weihnachtsbaum. Und das haben wir dieses Jahr tatsächlich, habe ich die genäht aus Filz. Und jetzt enthalten sie für immer. Das heißt aber auch, wenn ich richtig nachgezählt habe, ihr habt letztes Jahr zweimal Weihnachten gefeiert? Ja. Das hat sich halt so ergeben, aus Versehen. Die Kinder hat's gefreut. Und natürlich auch, ich glaube zweimal lecker. Von daher war das nur Gewinner. Und wir haben im letzten Jahr ja auch schon gehört, Sie sind Schiffsingenieurin, Sorge, bei der Reederei Maersk. 3 Monate auf See, 3 Monate zu Hause. Der Rhythmus ist da ein bisschen durcheinander gekommen, haben Sie uns auch erzählt. Mit den Schiffen, mit der Fracht, das ist in diesem Jahr eigentlich auch nicht besser geworden. Oder wie haben Sie dieses Jahr erlebt? Dieses Jahr war es ausnahmsweise mal wirklich so, wie es geplant war, zumindest für mich. Das ist definitiv nicht der Regelfall gewesen. Da hatte ich ausnahmsweise mal Glück. Aber von meinen Kollegen weiß ich, dass sie dann doch nochmal Corona-Verlängerungen aufholen mussten und sich gegenseitig dann die Zeit, die sie mehr an Bord verbracht haben, halt auf der einen Seite abummeln mussten, aber jemand musste dann auch wieder an Bord sein. Von daher, das zieht sich wahrscheinlich noch ein bisschen hin, bis das wieder alles in geregelten Bahnen läuft. Wann müssen Sie denn wieder an Bord gehen? Hoffentlich nach der Entfernung. Nachdem das dritte Kind da ist, auf jeden Fall. Wann genau, das finden wir dann raus. Also ein bisschen timen kann man es in dem Fall dann eben schon. Das war ja früher, wer Gruß an Bord schon über Jahrzehnte hört, war das manchmal ja nicht gegeben. Da war Gruß an Bord auch der Überbringer der frohen Nachricht. Wir haben das beim letzten Mal, dass Sie auch per FaceTime Kontakt halten können, wenn Ihr Mann auf See ist. Wen möchten Sie heute grüßen, wenn ich per FaceTime dann hier jetzt in der Sendung? Philipp Schwieger. Wir wünschen dir frohe Weihnachten an Bord. Schade, dass du dieses Jahr an Seemannsweihnachten nicht mit dabei warst. Ja. Du hast tatsächlich eine Wolfskumpane gefehlt. Ja, das war nicht so schön. Aber nächstes Jahr machen wir das wieder und dieses Jahr feierst du schön an Bord. Und komm gut wieder. Und wir haben auch noch einen guten Konsorten? Ja, an Sören Funk, der jetzt noch zu Hause ist, aber zu Weihnachten nicht mehr zu Hause sein wird. Der jetzt noch gar nicht genau weiß, auf welchem Schiff er landet, aber daraufhin, unbekannterweise, wo du auch immer sein wirst, ich werde die Grüße bestimmt erreichen, ein frohes Weihnachtsfest. Herzlichen Dank. Und nächstes Jahr kommen Sie wieder, ne? Ja, wollte ich das sagen. Bringen Sie nächstes Jahr 3 Kinder mit oder wie viele es bis dahin auch immer sein werden? Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Und wir schließen an der Stelle, glaube ich, an mit Johannes König, richtig? Ja, ich grüße hiermit alle Seeleute an Bord, die dieses Jahr leider nicht an Weihnachten bei ihren Familien sein können und wünsche ein schönes Weihnachtsfest. Müssen wir natürlich noch kurz erklären, wo ist denn so der Bezug zur Seefahrt? Das ist so, ich bin momentan noch Auszubildender als Schifffahrtskaufmann in Hamburg. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen meine schriftlichen Prüfungen abgelegt. Mir fehlt nur noch die mündliche, die ist jetzt im Januar. Und dann bin ich ausgelernt und werde auch in der Schifffahrt bleiben. Bin von meiner Firma übernommen worden und da freue ich mich sehr drüber. Und die Firma, glaube ich, auch. Wir kommen später, glaube ich, auch noch zum Thema Fachkräftemangel, auch was die Hafenarbeit angeht. Herzlichen Dank. Über Weihnachten schön lernen, ne? Ja, und jetzt haben uns noch einige Grüße mobil erreicht. Und die werden uns jetzt zugespielt, wenn ich das richtig sehe. Mieleise jung Michael, da schipperst du nun zwischen Australien, Japan und über den Pazifik nach Mexiko. Bei allen Herausforderungen, die euer Beruf an euch stellt, vergesst bitte nicht die warme, dauerhaft nährende Liebe, die das Meer schenkt. Ich sende allen Besatzungsmitgliedern der UHF aus Grüße von Herzen und seid gewiss, dass ihr trotz körperlicher Entfernung alle Lieben mit Gefühl und Gedanken bei euch habt. Danke. Und dazu kommen noch diese Grüße. Dieser Gruß von Gina Prigge geht an Patrick Smith auf der Klappschute Dars zurzeit in Polen. Mein lieber Schatz, ich hoffe, ihr macht euch auf dem Schiff ein paar schöne Tage und du vergisst für kurze Zeit die Arbeit. Vielleicht bei gutem Essen und einem Bierchen. Du fehlst mir so sehr, aber ich denke ganz doll an dich. Frohe Weihnachten, mein Schatz, in Liebe, deine Gina. Und dieser Gruß geht an Tobias Johansen, erster Offizier auf der Maastricht Maersk. Moin Tobi! Alle Jahre wieder mal, wir wünschen dir und deiner Crew ein schönes Weihnachtsfest an Bord der Maastricht Maersk sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2023 und freuen uns auf ein Wiedersehen mit dir im März. Liebe Grüße und eine gute Zeit wünscht dir deine Familie aus Sandstedt. Die ehrenamtlichen Seenotretter aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz grüßen herzlich alle Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Insbesondere sind unsere Gedanken heute bei denjenigen Rettungsmännern und Frauen, die in Nord- und Ostsee an Bord ihren Stationen oder in der Leitstelle in Bremen heute Abend ihren wichtigen Dienst tun und nicht bei den Familien sein können. Wir wünschen allen eine ruhige Wache, ein gesegnetes Weihnachtsfest und bei den zukünftigen Einsätzen immer eine sichere Heimkehr in den Hafen. Und Familie Hammermüller grüßt ihren Sohn Carsten auf der Puti und wünscht ihm frohe Weihnachten und zum 25. Geburtstag die allerliebsten Grüße. Wir wünschen ihm und allen anderen, die mit an Bord sind, eine gute und sichere Fahrt sowie immer eine Handbreit Wasser unterm Ziel. Wir drücken dich aus der Ferne, deine Mama und Papa. So, meine Damen und Herren, Herr Bornheim, ich komme jetzt zu Ihnen rüber. Ich rutsche heran an diesen Mitteltisch hier. Es war ja gerade schon mal Thema, wo ist das Schiff, wo ist die Ladung, wo sind die Container? Bei uns ist Gabi Bornheim, die Präsidentin vom Verband Deutscher Reeder. Herzlich willkommen. Frau Bornheim, Sie sind ja nicht nur beim Verband engagiert am Amt Jahrhundert Watten, ja, sondern auch Geschäftsführerin der Peter Düle Schifffahrts-KG in Hamburg. Auf einmal kommt die ganze Welt wieder auf Schiffe. Wo ist ein Schiff mit Getreide an Bord oder mit Flüssiggas? Was war das für ein Jahr 2022 für die Deutsche Reeder? Das Jahr war ein ganz bewegtes Jahr. Schon dadurch, dass der 24. Februar für uns alle nicht nur diese berühmt-berüchtigte Zeitenwende gebracht hat, sondern eben auch für die deutschen Reedereien, für viele Reedereien, aber weltweit eben auch ein Ende bedeutete. Da musste ganz schnell gehandelt werden. Es sind auch heute noch ein Schiff. Es ist gelungen, die Schiffe dort rauszuholen aus dem Schwarzen Meer. Es waren insgesamt 80 Schiffe, die dort festlagen und natürlich auch die Mannschaften. Und das hat unglaubliche Arbeit, Engagement international auch gebraucht, um die Besatzung dort auch von den Schiffen runterzuholen oder die Schiffe auch zu befreien. Aber wie gesagt, es gibt immer noch welche, die dort sind. Nach meinem Wissensstand, ich weiß eben einmal korrigiert, noch ein Schiff, was auch unter deutschem Bezug ist oder deutscher Bereederung. Und das ist einfach unerträglich als Gedanke. Wie erleben Sie das? Was hören Sie von den Besatzungen der Schiffe? Sie haben es gerade vorhin schon mal erwähnt. Ja, an Bord sind ja auch die Nationen gemischt, also Russland und Ukraine beispielsweise an Bord. Was hören Sie von dort? Ist das ein anderes Zusammenleben geworden oder gilt auf dem Schiff ein eigenes Leben? Herr Wichmann hat das ja vorhin auch schon gesagt, also, und das kann ich nur bestätigen, also zumindest am Anfang, wir haben rund 3000 russische und 2000 ukrainische Seeleute im Einsatz insgesamt. Und wir als deutsche Soldaten haben das natürlich auch immer sehr sorgfältig betrachtet, was passierte an Bord, aber es war eigentlich immer im Sinne guter Seemannschaft, dass sie einander geholfen haben und eben die politischen Zwistigkeiten ist fast zu wenig gesagt, aber natürlich politische Diskussionen an Bord eigentlich zurückgestreckt sind, aber viele deutsche Reeder haben dann auch entschieden, wir wollen lieber trennen, bevor es dann eben doch zur Auseinandersetzung an Bord kommt. Aber das ist eben ein am Anfang war es wirklich sehr, sehr gut und eine gute Seemannschaft und es wird nur eben mit der Dauer des Krieges immer schwieriger. Eines der Ziele, habe ich gelesen, dass Sie sich auch vorgenommen haben, ist natürlich die sogenannte Dekarbonisierung der Schiffe, also natürlich auch die Frage des Kraftstoffes an Bord. Hat das auch einen Rückschlag bekommen durch den Krieg? Den Eindruck kann ich nicht teilen. Also diese, dass wir uns aufs Panier geschrieben haben, bis 2050 unsere Schiffe klimaneutral zu betreiben, ist und bleibt das vorrangige Ziel. Das ist weltweit so, das ist europaweit so und die Regelungen kommen allmählich in Gang und werden jetzt über den ECS, also den Handel mit Emissionen, Zertifikaten etc. Das wird alles jetzt langsam der Weg, das ist, dauert, aber eben auch, wir brauchen die Treibstoffe, das haben Sie richtig angesprochen. Und die Schifffahrt produziert nun mal keine Treibstoffe, sie verbrennt sie nur. Und insofern sind wir dann auch auf ein gemeinsames Anliegen auch über unsere Industrie hinaus angewiesen. Und ich denke, da sind wir auf dem Weg. Aber da ist das ist eine Riesenhürde und da ist einiges zu tun, was auch gerade im nächsten Jahr und in den folgenden anstehen wird. Jetzt kommt die wichtigste Frage heute Abend. Wen möchten Sie heute grüßen? Alle Seefahrerinnen, die gibt es nämlich auch, und Seefahrer, die jetzt an Bord der Schiffe sind und hoffentlich in guter Gemeinschaft ein gutes Essen genießen, gemeinsam diese Stunden, die sie eben fern von ihren Lieben verbringen müssen, in guter Gemeinschaft verbringen und dann eben auch allen, die zu Hause sind, es mit ihren Familien genießen können und dass sie alle, wo auch immer sie sind, glücklich diese Tage verbringen und gut ins neue Jahr kommen, das uns hoffentlich alle in den Frieden bringen wird und eine gute Zeit. Herzlichen Dank. Blackbird fly. Mal sind wir auch bei Gruß an Bord. Dazu kommt Uke, glaube ich, gleich. Vorher freue ich mich aber sehr, in diesem Jahr bei uns zu Gast und auch ein Wiederkehrer, Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Herzlich willkommen. Hallo. Auch für den Hafen Hamburg war das kein einfaches Jahr. Einiges haben wir ja schon gehört von Verzögerungen, gestiegenen Kosten. Wie fällt Ihre Hafen-Hamburg-Bilanz aus, Herr Tschentscher? Ja, die ist immer positiv. Wir haben ja die Zukunft fest im Blick. Und natürlich gibt es immer Sorgen und auch immer neue Probleme. Aber in Hamburg stehen die Leute ja zum Hafen und deswegen kriegen wir das auch alles gelöst. Der Hafen bleibt Magnet. Es war auch wieder möglich, Hafengeburtstag zu feiern in dem Jahr, wenn auch nicht im Frühjahr, so doch im Herbst. Viele, viele sind gekommen. Sie haben Ihre Frau heute auch mitgebracht. Haben Sie einen Bummel gemacht über den Hafengeburtstag? Ja. Selbstverständlich. Und es gab wieder einen Captain's Dinner, also die Traditionsveranstaltungen, die zum Hafengeburtstag dazugehören, haben diesmal zwar im Spielzimmer stattgefunden, aber wir hatten das gleiche Feeling wie sonst. Und im nächsten Jahr sind wir dann wieder im normalen Turnus. Also auch da wird schneller gefeiert. Das zeichnet sich irgendwie ab heute an. Das heißt, es ist auch ein gutes Signal. Man hat auch Hamburg nicht vergessen, man hat auch den Hafen nicht vergessen. Unbedingt, denn ich weiß von vielen, die sonst den Hafen besuchen oder haben Geburtstag, dass sie sich auch wieder freuen, sich hier nach Hamburg zu kommen. Wir haben also schon diverse Einladungen aussprechen können und ich glaube, wenn es dann wirklich im nächsten Jahr wieder zur regulären Zeit stattfindet, dass wir dann wieder ganz viele Schiffe begrüßen können. Dann haben Sie schon gesagt, Herr Tschentscher, es gibt auch Punkte, die vielleicht nicht so einfach sind, auch wenn alle Hamburger zum Hafen stehen. Wir haben ja in den letzten Wochen auch gehört, der lässt das ein oder andere an, was LNG angeht, was die anderen machen oder Hafen schlägt. Wie viele Weihnachtsfriede haben wir gerade mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen? Wird da auch über die Feiertage weiter diskutiert? Diskutiert wird immer. Wir sind sehr friedlich mit unseren Nachbarländern, gerade mit Schleswig-Holstein, aber jetzt auch wieder mit Niedersachsen. Es ist so, dass die Nachbarländer schon sehen, welche Bedeutung der Hamburger Hafen für ganz Deutschland, auch für ihre Bundesländer hat. Und deswegen sind jetzt auch alle bemüht, eine gute Lösung zu finden. Wir arbeiten seit einiger Zeit daran, das Sedimentproblem endgültig zu lösen. Und wir sind dicht dran an einer Lösung. Also Anfang des Jahres fragen wir da auch nochmal bei Ihnen nach. Erlauben Sie noch einen Blick bei Ihnen unter den Weihnachtsbaum. Also klar, als quasi Kapitän einer Stadt wie Hamburg, da ist man auch im Dauereinsatz. Aber wie sieht Weihnachten bei Tschentschers aus? Ja, ganz privat. Mit der Familie. So wie sich Weihnachten wahrscheinlich bei vielen Hamburger Familien abspielt mit einem Weihnachtsbaum und Essen. Dann wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Danke für Ihren Besuch. Wir haben jetzt ein paar Grüße mobil erreicht. Die wurden uns jetzt wieder zugespielt. Jetzt ist Lerinski. Auch einen guten Tag. Hier sind deine Brüder Rick und Josh. Wir senden dir beste Weihnachtsgrüße aus Tübingen. Insbesondere wünschen Mutter und Vater und dir, der Crew von der Bidon und natürlich allen Seefahrern ein besinnliches Fest auf hoher See. Wir freuen uns riesig, wenn du endlich wieder da bist und wir deine Rückkehr gebührend feiern können. Also, frohes Schaffen noch und Merry Chrysler. Mach's gut, mein Bester. Haut rein. Und da sind noch ein paar Grüße hinterher. Dieser Gruß geht an Tobias Böhmer, Offizier auf dem Tanker Sea Spread. Es ist für uns das erste Jahr Weihnachten ohne dich. Wir wünschen dir und der Mannschaft auf Rhein eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch in einem so gut funktionierenden Team solltet ihr diese Tage genießen. Unter einem schönen Sternhimmel auf See ist ein Stern von uns dabei, der dich bewacht. Ganz liebe Grüße von Mama, Papa und Opa. Und Cindy Rehse grüßt ihren Fabian auf der BBC Switzerland. Ich wünsche dir frohe Weihnachten an Bord. Deine Kinder und ich denken an dich und werden in der Kirche heute für dich mitbeten. Wir lieben dich. Und noch ein Gruß. Dieser Gruß kommt von den Kanaren, von Wolf und Rolf, McBoatface, und geht an Susanne Huber, die aus dem Atlantik dahin rauscht. Susanne, wir denken sowieso immer an dich, heute umso mehr. Frohe Weihnachten. And now we have international guests, because we are here in the Duckdalen, the Seaman's Club. Where do you come from? I am from Denmark, and I am a decade at Maersk, and we are both from Ellie Maersk, the big blue container ship right over there. So this is a nice experience, yeah. So you don't speak German, you don't understand any word, but it's very Christmassy, isn't it? Yeah, it's quite a wonderful arrangement that's going on here, and it's quite nice to see how much you do with Christmas around here, and I think it's about thanking all the seafarers here also, and that is also quite wonderful. Thank you very much. So, what's your name? And maybe you can greet your people all over the world. Understood? Yeah, I would like to greet my parents, because I wouldn't be able to spend Christmas with them this year, and it is also my first time away from my family, Christmas. So I would like to greet my mom, my dad, and my little sister. How do you usually spend Christmas? Is it the 24th or the 25th? In Denmark, we do it in the 24th, yeah. And your name, please? My name is Charles. Okay, Charles, nice to have you here. And your friend, what's your name? I'm Churchill Abrilia from Philippines. First of all, I want to thank everyone for having us here. Yeah, it's a really big pleasure. Good mayor, Seafarers Union. Thank you for thinking of us. Seafarers, of course. Thank you so much. And I want to greet everybody. Merry Christmas in advance. My family in the Philippines. Well. Sad reality is we will be back on the ship spending our Christmas. At least we got to experience it here on your place. Thank you so much for having us. Thank you. Und Mailgrüße haben uns auch noch erreicht von Frank Otto. Die Gemeinde Glienicke Nordbahn und Fans von Hertha BSC grüßen die Crew der Chicago Express und wünschen frohe Weihnachten. Das Ausbildungsschiff von Hapag-Lloyd ist derzeit mit 14 Auszubildenden aus dem Atlantik unterwegs. Und auf der nächsten Gruß geht an den Chicago Express und kommt von der Familie Häuser aus Fürum. Wir grüßen die Auszubildenden und ihre Ausbilder aus der Chicago Express von Hapag-Lloyd auf ihrer ersten gemeinsamen Seereise von New York nach Europa. Wir wünschen euch lauter gute Erfahrungen, gewinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Frühjahr. Und ich habe noch ein paar spontane Grüße hier bekommen aus dem Saal. Bei mir ist Oliver Schmidt. Hallo, Herr Schmidt. Grüße Sie. Wen möchten Sie heute grüßen? Ich möchte gerne eine ehemalige Kollegin von Ihnen, Herr Bandixen, grüßen. Eine ehemalige NDR-Moderatorin, Heidrun von Hesse. Die ist unterwegs mit meinem Schiff in der Karibik, um dort die Passagiere zu unterhalten. Geschichten aus 50 Jahren Kreuzfahrt und 50 Jahren NDR. Und ich muss immer so ein bisschen dazu sagen, dass Passagiere Deutschlands den Rücken kehren können über Weihnachten, ist ja nur möglich, weil viele andere Crewmitglieder eben auch Weihnachten von ihren Familien weg sind. Also was dem einen singt, Ole ist der anderen singt Nachtigall. Also Heidrun, ich freue mich sehr, dass du diesen tollen Job dort machst. Und noch mehr freue ich mich, wenn du mit neuen Geschichten zurückkommst. Und dann habe ich noch eine ehemalige Studentin, die saß bei mir im Kursus Cruise Management. Und das ist Kerstin Thom, die ist auf der AIDA Nova als Rezeptionistin unterwegs. Kerstin, ich weiß, du hast dich toll geschlagen während der Pandemie in der Hamburger Senatskanzlei mit einem Zwischenjob. Wir wussten alle, dass du wieder aufs Schiff möchtest. Jetzt hat es endlich geklappt und wir freuen uns darüber. Aber noch mehr freuen wir uns, wenn du im Juni wieder zurückkommst. Gute Fahrt euch allen und kommt heil wieder. Herzlichen Dank, Herr Schmidt. Und bei mir ist ebenfalls Stefan Krücken hier bekannt als der Verlagsleiter vom Ankerherz Verlag, ehemaliger Kollege oder jetzt immer noch Kollege als Reporter und als Autor. Natürlich täglich. Viele werden diese Bücher kennen, wo alte Kapitäne ihre wildesten Abenteuer erzählt haben. Das waren ja große Bestseller über viele Jahre. Stefan, du hast wieder mit Kapitänen gesprochen und ein neues Buch geschrieben, nämlich darüber, was man von Kapitänen lernen kann. Was kann man denn lernen? Ja, man kann lernen, wie man im Sturm klaren Kopf behält, klaren Kurs behält. Und das Buch heißt, das muss das Boot abkönnen. Und ich glaube, das passt ganz gut in die Zeit. Wir müssen alle im Moment was abkönnen. Und alte Kapitäne sind da Vorbilder, finde ich. Wer möchtest du heute Abend grüßen? Ich möchte zwei Crews stellvertretend grüßen für all jene, die die Ärmel für andere hochkrempeln. Zum einen von der Marine, Einsatzgruppenversorger, die Crew der Bonn. Und stellvertretend für alle Seenotretter, die Crew der Hermann Marede, die ja auf Helgoland stationiert ist. Herzlichen Dank. Und den Weg in den Seemannsclub Duckdalm hat auch Ben Lodemann gefunden, Eltern der Lotsenbrüderschaft Elbe. Schönen guten Abend, Herr Lodemann. Schönen guten Abend. Nun wissen wir ja auch, Verbriefgruß an Bord am 24.12. Das hören nicht nur Seeratten, sondern auch ganz viele Landratten. Vielleicht fangen wir nochmal an. Was genau ist die Aufgabe eines Elternmanns? Der Elternmann vertritt die Lotsen seines Revieres nach außen und versucht einfach die Interessen, die die Lotsen haben, den Kollegen, den Politikern, der Verwaltung und der Wirtschaft nahezubringen. Lotsen sind ja bei jedem Wetter und zu jeder Uhrzeit unterwegs, um den Hamburger Hafen und die anderen Häfen natürlich weltweit zu versorgen, auch an Weihnachten. Was genau macht ein Lotse? Wie wichtig ist er im Ablauf? Als ich Lotse wurde, sagte meine Frau zu mir, na, das ist klasse. Du verdienst dein Geld mit aus dem Fenster gucken. Und genau das tun wir als Lotsen. Wir kennen das Revier. Wir kennen das System, in dem das Schiff unterwegs ist. Jeder Kapitän kennt sein Schiff und könnte als Einzelner sicherlich mit seinem Schiff auch den jeweiligen Hafen erreichen. Aber die Notwendigkeit im Zusammenspiel, die kennt er nicht. Das ist im Prinzip, wir setzen uns auf den Beifahrersitz und sagen, hier links, zweite rechts, Achtung, kommt gleich nach. Vorsicht, Schule, Schulende, die Kinder kommen, nichts anderes tun wir. Und das sind nur einfach größere Fahrzeuge. Ein 40-Tonner, bei Glatteis, ohne Bremsen. Über den Jungfernstieg. Das klappt. Ich habe jetzt auch eine grobe Vorstellung. Gerade eben haben wir ja schon Johannes König gehört und der hat gesagt, er bleibt in der Branche. Wir müssen natürlich auch nochmal über Nachwuchskräfte, Fachkräfte sprechen. Wie sieht es da aus in der Schifffahrt oder jetzt bei Ihnen im Speziellen, auch bei Lotsen? Lotsen haben bisher ihren Nachwuchs rein aus Kapitänen rekrutiert. Also Kollegen, die einfach viel Erfahrung hatten im Shiphandling, die konnten, wenn sie dann an Land gehen wollten, zu den Lotsen gehen. Wir haben aber einfach die Situation, dass es immer weniger junge Kapitäne gibt, die aus Deutschland kommen oder die Deutsch sprechen. Und wir müssen zusehen, dass wir den Kollegen, die jetzt in den nautischen Hochschulen sind, einfach ihren Beruf ermöglichen und werden diesbezüglich Änderungen vornehmen. Lotsenbrüderschaft Elbe als Beispiel braucht innerhalb der nächsten 4 Jahre 60 Leute. Wir haben 17 auf der Bewerbungsliste. Und Bewerbungsliste heißt nicht, das sind sie alle. Also da ist dringend Notwendigkeit vorhanden. Und im Rahmen der Bundeslotsenkammer haben wir neue Zugänge zu dem Lotswesen auch geschaffen, in Kooperation mit der Verwaltung und der Politik. Und für die Kooperation vielen Dank. Und was soll sich dann aber konkret ändern? Man guckt ja, wie Sie gesagt haben, aus dem Fenster. Der 40-Tonner war jetzt keine Werbung übrigens. Was? 40-Tonner ohne Bremse über den Verstieg. Wir müssen, damit wir noch mehr junge Leute ins Geschäft einsteigen, müssen, glaube ich, nochmal beschreiben, das ist ein ganz toller abwechslungsreicher Beruf. Es ist ganz hervorragend zu sehen und es ist ganz interessant, ob Sie mit einer pakistanischen Besatzung fahren, mit einer skandinavischen Besatzung, ob Sie ein Passagierschiff aus Großbritannien haben, ob Sie einen LNG-Tanker aus Katar haben, ob Sie auf 60 Meter Augusthöhe unterwegs sind oder ob Sie auf einem Binnenschiff unterwegs sind. Jeden Tag, jede Zeit, immer was anderes. Und Sie sind gefordert, dass Sie das auch tatsächlich hinkriegen. Herr Lodemann, wen möchten Sie grüßen? Ganz herzlichen Dank an alle die Kollegen, die über die Feiertage und speziell in den Feiertagsnächten die Arbeit aufrechthalten, die die Versorgung für Deutschland, für die Wirtschaft in den Griff kriegen und die einfach 24/7, 365 immer unterwegs sind. Vielen Dank. Dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream Der kleine Anton, unser Stargast, hat wichtige Termine, verlässt uns jetzt, aber hat vorher noch getanzt. Also ich hab, tschüss, für nächstes Jahr. Zu den wenigen Gästen, die wir in den letzten beiden Sonderausgaben von Gruß an Bord auch im Studio begrüßen konnten, gehörte auch Bischöfin Kirsten Fehrs. Und wir freuen uns, dass wir uns wiedersehen hier im Duftgarten. Ich danke Ihnen. Ich bin sehr gerne hier. Und ein Hammer. Weil Sie nennen den Club ja auch Ihre zweite Heimat und sind der Seemannsmission ja sehr verbunden. So sehr wir uns im letzten Jahr gewünscht hätten, dass diese tägliche Last leichter wird, dass wir uns wiedersehen, alles ganz fröhlich wird, es ist doch anders gekommen. Was ist Ihre wichtigste Botschaft an diesem Weihnachtsfest? Na, ich merke schon, wie erschöpft die Menschen sind. Also es ist einfach eine Krisenerschöpfung da, weil eine Krise sich über die nächste legt. Und dachten wir, der Stress herrscht in der Pandemie irgendeiner Weise gesetzt, wissen wir jetzt, dass auch mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine die Menschen auch Ängste haben, richtig reale Ängste, gerade auch junge Menschen. Und natürlich ist das in dieser Weihnachtsbotschaft das Herausragende, einmal das fürchte sich nicht, der Engel, und der Friede auf Erde soll bleiben. Also ich glaube, dass diese beiden Botschaften im Moment so die Friedenssehnsucht der Menschen trifft und auch diese Trostbedürftigkeit. Und ja, das ist ein Engelgesang. Weihnachten bleibt und ist ein Friedensfest. Viele Menschen spenden ja trotzdem Zeit und Geld, auch wenn es für sie selbst knapper wird. Der Zusammenhalt wird wichtiger. Wir hören auch Geschenke gar nicht mehr so im Zukunft in diesem Weihnachtsfest, sondern die Zeit, die man miteinander verbringt. Also auch die Gemeinschaft muss man die auch noch weiter im Blick haben, noch weiter stärken. Jetzt kommt es besonders auf Zusammenhalt an in dieser gesamten Gesellschaft. Denn ja, es wird ja auch, die sozialen Spannungen werden ja auch stärker, das merken wir alle. Und der sozialen Kälte, vor der viele, glaube ich, auch Ängste haben, entgegenzusetzen eine Wärme, die jede und jeder geben kann. Heute in Michel zum Beispiel haben wir das direkt gemerkt, weil sie saßen nun wirklich mal wieder dicht an dicht in Michel. Und die Warmaufnahme der Michel wurde einfach, weil jede und jeder Einzelne auch eine Wärmequelle ist. Das hat mir nochmal so deutlich gemacht, dass wir das nicht unterschätzen sollten, was wir selber an Kraft in uns haben, auch an Zuwendung. Und dass sehr viele in Hamburg auch sich sehr solidarisch mit den Menschen, mit den geflüchteten Menschen beziehen, aber auch, dass es gerade bei uns ja die Seeleute auch sind, die mit in den Blick geraten und wir immer wieder auch für sie beten und sagen, wir vergessen euch nicht, wir wissen, was ihr für einen harten Job macht. Und wir sind auch bei euch als Christengemeinschaft. Das ist eine Botschaft, die jetzt gerade bei Gruß an Bord für mich nochmal besonders wichtig ist. Und hier in der Seemannsmission, da finden ja Seeleute auch etwas Ruhe, Abstand von der harten Arbeit, Sie haben es gerade gesagt, an Bord. Ist es das, was wir alle mitnehmen können, die Weihnachtszeit auch wieder als stillere Zeit zu begreifen, etwas mehr wieder Ruhe zu genießen, abzutanken? Vor allem als eine Friedenszeit tatsächlich, weil zum Frieden gehört ja eine gewisse Stille und nicht dauernd sich in einem Stress zu bewegen, und das hat ja inzwischen auch manchmal was Wütendes. Und so eine Musik, wie wir sie jetzt hier heute hören, aber auch wie wir sie natürlich mit einem Weihnachtsoratorium zum Beispiel hören, das ist so unerhört tröstlich, weil es einen zur Ruhe kommen lässt. Und ich merke, dass da eine ganz große Kraft darin liegt, gerade auch, wenn man mit den Lichtern, die ja derer immer mehr geworden sind jetzt in den letzten Tagen, dass man da auch merkt, dass es in der mancher Dunkelheit, die manche persönlich für sich empfinden und in der Einsamkeit auch, dass es immer etwas gibt, was darüber hinaus weiß. Weil Hoffnung, das ist ja nicht nur die, die ist, weil es besonders gut läuft, sondern Hoffnung bleibt, gerade wenn es nicht immer gut läuft. Und das ist die Weihnachtsbotschaft dazu. Herzlichen Dank für Ihren Besuch, Bischofin Kirsten Fehrs. Und natürlich darf auch eine Bischofin mal an Bord grüßen. Genau, ich war jetzt mit Matthias und Annegret im Weihnachtsoratorium und die haben gesagt, grüßt bitte unbedingt Vater aus Hamburg mit seiner Crew auf der Kugelkiel Express. Und damit verbinde ich gesegnete Weihnachten. Alle Seeleute, die jetzt zuhören. Bevor wir noch zu weiteren Berichten kommen, die uns per Ton erreicht haben, möchte ich einmal in den Saal fragen. Ich habe nämlich noch einen Zettel mehr bekommen von den Tischen hier aus dem Duktalm. Herr Schünke, sind Sie auch im Saal? Ach, dann gehe ich mal direkt zu Ihnen rüber. Ein Seemannspastor, Herr Schünke, ich grüße Sie. Hallo. Hallo, ich bin Adela Schünke von Brasilien. Aber jetzt bin ich hier in Duktalm. Wunderbar, dass Sie da sind und Sie möchten alle portugiesischsprachigen Seeleute grüßen. Auf jeden Fall. Eu gostaria de saudar a todos os brasileiros e todos os marítimos que falam a língua portuguesa, seja de Portugal, Cabo Verde ou pelo mundo inteiro. Eu gostaria de desejar a todos um feliz e abençoado Natal. Mesmo que seja longe da família, que Deus esteja com todos vocês. Os acompanhe, os proteja nesses momentos difíceis e dificuldades em alto mar. E que nesse período de Natal, nesse dia de Natal, todos possam sentir a bênção e a proteção de Deus. Vielen Dank für diese Grüße. Sie gehen auf alle Schiffe rund um den Globus, haben Sie noch Hoffnung. Vielen Dank, Herr Schünke. Und es kommt noch ein Gruß, wie ich gerade. Ich versuche das zu sortieren. Zettel, Brille, Mikrofon. Und zwar ein Gruß an Kapitän Robert Beltermann. Und von wo kommt er? Von Ihnen. Von Ihnen. Genau. Von Familie Mannig aus Hamburg an unseren Freund Robert auf die BBC Everest. Und wo ist er unterwegs? Der ist im Moment unterwegs von Charleston nach Jordanien. Und wir grüßen ihn und seine ganze Crew und wünschen eine gute Überfahrt. Hallo, ihr wollt also auch grüßen. Vielleicht verratet ihr uns euren Namen. Woher kommt ihr? Ich bin Marco Kühl und wir kommen auf Rheinweg. Genau, ich bin Florian Kühl. Und wen grüßt ihr? Wir grüßen meinen Bruder Henry Kühl und wir kommen von der Besatzung vom Forschungsschiff der Sonne. Und wissen Sie, wo er gerade unterwegs ist? Er steigt am 23.12. in Los Angeles ein. Und dann geht's los auf große Reise und Mitte, Ende April sehen wir ihn wieder. Und feiert ihr dann Weihnachten noch nach oder hast du deinem Bruder jetzt Geschenke mitgegeben? Also wir haben schon Weihnachten gefeiert, vorgefeiert und wir haben ihm auch noch so ein kleines Geschenk in den Koffer mit eingepackt, wo er noch gar nichts weiß. Das schneiden wir raus, Schmuggelware an Bord. Schwierig. Wie ist es als Familie, wenn einer fehlt? Also was für ein Gefühl hat man da oder seid ihr es schon gewohnt, weil er sich den Job eben ausgesucht hat? Also er ist eine Ausbildung, das heißt erstmal, dass er nicht da ist und das ist schon so ein bisschen komisch und kleiner. Also dann merkt man so ein bisschen auch die Leere. Ja, also mal gucken, wie es wird. Ich denke, das wird schon ein bisschen anders als sonst, wenn er nicht da ist, wenn er dann fehlt. Ne? Aber umso mehr freuen wir uns, wenn er wieder da ist. Und jetzt kommen noch ein paar Grüße, die uns, wie gesagt, erreicht haben. Eine Audiobotschaft, eine weitere. Moin! Wir sind Jenny, Doktorandin der Maringeophysik an der Universität Kiel. Misha, Postdoc in der Maringeologie am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde. Und Paula, Studentin der Physikalischen Ozeanographie am GEOMA Kiel. Wir befinden uns gerade auf dem Forschungsschiff Maria S. Merian vor der Küste Marokkos. Gemeinsam untersuchen wir dort die Strukturen des Meeresbodens. Für viele von uns ist es das erste Weihnachten auf See. Und wir freuen uns auf ein ganz besonderes Fest mit allen an Bord. Wir senden weihnachtliche Grüße an unsere Liebsten sowie daheimgebliebenen KollegInnen der Uni Kiel, des IOW und im GEOMA. Und allen, die ebenfalls die Festtage auf See verbringen. Und wir haben noch viele Mails bekommen. Der nächste Gruß kommt aus dem Hamburger Stadtteil Kranz und geht an Ingo Dreves. Der ist Kapitän auf dem Containerschiff Henneke Rambo, zurzeit gerade unterwegs zwischen Casablanca und Gibraltar. Gute Fahrt und Junge, komm bald wieder. Kerstin Mackerneck grüßt ihren Sohn Paul und den Offizier Huran unterwegs auf dem Forschungsschiff Meteor im Atlantik und grüßt auch ein schönes Weihnachtsfest an Bord. Ganz herzlichen Glückwunsch von seinem Bruder Jun. Ulrike und Hermann Reimer aus Spitzbergen und Friesland grüßen ihren Lebensfliegersohn Paul Bohrmann. Bohrmann als erster Offizier an Bord der AIDA Perla und befindet sich Heiligabend. und schöne Weihnachten. Wir freuen uns schon, wenn du wieder zu Hause bist. Und weil wir Singapur gehört haben, bei uns ist auch unsere langjährige Singapur-ARD-Korrespondentin Lena Wodebein. Schön, dass du auch mal bist. Ja, hallo. Und danke, dass ich da sein darf. Und auch du möchtest Grüße schicken. Genau, ich denke mich auf einer Reportereise auf die ganz andere Seite der Welt reisen, nach Kiribati. Das ist von Deutschland aus, glaube ich, 54 Flugstunden. Ich weiß nicht, wie weit das dann mit dem Schiff ist, verdammt weit weg. Und dort mitten im Pazifik habe ich eine Seefahrtsschule besucht, die eben auch von deutschen Reedereien dort unterhalten wird. Und diese Menschen dort lernen, dann von dort aus in diesem kleinen armen Land eben in See stechen und ihre ganzen Familien durchbringen und so voller Hoffnung sind, den möchte ich gerne grüßen, wenn die Leute, die ich dort kennengelernt habe, die mir dort ihre Schule gezeigt haben, die mir dort ihre Träume gezeigt haben, die sagten, guck mal, im Duckdalben, da war ich auch schon mal. Und der Ausbilder auch. Und dann dachte ich, diese Verbindungen sind so stark und warum nicht unbedingt dorthin grüßen und allen gesegnete Weihnachten. Ja, meine Damen und Herren, danke, fahren wir schon mal mit an Bord wieder an der Truppe der deutschen Marine. Dort ist der Befehlshaber Flotte aus Rostock vom Marinekommandeur Vizeadmiral Frank Lenzi. Herzlich willkommen. Ja. In den vergangenen Jahren haben wir auch mit den Vertretern der deutschen Marine, der Bundeswehr, natürlich immer über die Corona-Zeit gesprochen, über die vielen Aufgaben, die da übernommen wurden, Versorgung, auch Absicherung der Bevölkerung. Die Bundeswehr und auch die Marine, sind die eigentlich in den letzten Jahren sichtbarer, greifbarer für die Bevölkerung geworden? Also ich denke schon, die Corona-Zeit war sicherlich für alle eine erwähnungsreiche Zeit. Aber wir haben gerade mit Blick auf die helfenden Hände, die wir zur Verfügung gestellt haben, einen sehr engen Kontakt zur Bevölkerung gehabt. In jedem Testzentrum waren Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, in vielen Pflegeeinrichtungen. Und wir waren eigentlich in dieser Beziehung omnipräsent. Auf der anderen Seite waren wir auch quasi in unseren Aufträgen weiterhin gebunden. Das heißt, wir sind zur See gefahren. Das war eher unsichtbar und entbehrungsreich, weil wenn ich das vergleiche, dann sind wir teilweise mit 2 Wochen Quarantäne schon weg. Dann in den Einsatz gegangen und teilweise sind wir seit 6 Monaten zur See gefahren, haben im Hafen nichts anderes gemacht, als die Leinen überzunehmen. Wenn irgendwo Logistik an Bord war, hat man sich zurückgezogen, damit diese Situation möglichst sicher war. Und dann kam man nach 6 Monaten wieder zurück und dann ging es dem quasi in diese Corona-Normalität. Insofern sichtbar, ja, und ich glaube, sehr gut integriert, auch sehr dankbar aufgenommen, aber auf der anderen Seite war es auch eine harte Zeit, insbesondere für unsere Besatzung, in dieser Situation zur See zu fahren, um den Auftrag zu erfüllen. Ich weiß, dass die Deutsche Marine sich auch immer, die Bundeswehr insgesamt auch immer natürlich mit in die Familien kümmert, weil diese Zeiten haben sich die deutsche Marine auch erinnert. Wie kann man das überhaupt schaffen? Muss man alle ein bisschen mehr im Blick haben? Also wir haben Familienbetreuungsfunktionen, die Kontakt halten zu den Familien, zu den Angehörigen. Wir haben Betreuungskommunikation an Bord. Das ist nicht so wie auf Kreuzfahrtschiffen leider, sondern ein wenig eingeschränkt. Aber es ist zu jeder Zeit möglich, eine WhatsApp anzusetzen. Aber es gibt die Möglichkeit, auch in See stehend Kommunikation zu betreiben, E-Mails auszutauschen, sodass man nicht so wie früher, wo es dann nochmal über Kurzwelle das entsprechende Telegramm gab oder ein Verbot angekündigt worden etc., sondern man ist nicht tagtäglich in Kontakt. Das gilt nicht für alle Einheiten. Also wenn ich gerade an unser U-Boot denke, was sich gerade zu Heiligabend noch im See befindet, dann ist das natürlich sehr eingeschränkt. Aber ansonsten kann man sagen, wir sind sehr gut angebunden und wenn wir zum See fahren, ein Stück weit angebunden. Herr Lenzi, die Lage hat sich natürlich in diesem Jahr verändert. Sie wissen es alle, es gibt einen Krieg in Deutschland entfernt und auch da sind wahrscheinlich die Sorgenzeiten von Befehlshaber der Flotte auch ein wenig tiefer geworden, kann man das so sagen? Also wir haben nach dem 24. Toten, und das haben wir unter dem Motto gemacht, nicht während unserer Wache, bereits haben wenige Tage danach fast alles in See gehen lassen, was ja, wenn es schuldig war, nicht in der Werft war. Es waren 27 Einheiten in Nord- und Ostsee unterwegs, um ein klares Signal zu senden, aber auch ein Signal der Solidarität und Verbundenheit, insbesondere zu unseren NATO-Mitgliedern in Ostsee, in Nordsee, bei den Anrainern. Wir haben letztlich auch, glaube ich, gegenüber Russland signalisiert, die NATO und wir Deutschland sind handlungsfähig. Auf der anderen Seite haben wir nicht unvorbereitet in diese Situation hineingesehen, sondern haben eigentlich seit 2014, seit der Annexion der Krim, unsere Verteidigungsbereitschaft erhöht, sodass wir so weit gewaffnet sind, dass ich sagen kann, es macht mir keine Sorgen, dass das passiert, es macht mir Sorgen, wie sich die Gesamtsituation weiterentwickelt. Aber wir sind gewaffnet. Darf ich dann fragen, vielleicht ist das sogar ein bisschen unredlich, das zu fragen, aber ich frage mal trotzdem, was wünschen Sie sich für das nächste Jahr? Letztlich Frieden. Stabilität, zurück zur Sicherheit, zurück zu dem, was auch unsere Bischöfin gesagt hat, dass den Menschen die Angst genommen wird und dass sich hier wieder Vernunft ausbreitet auf dieser Welt. Naja, wir stehen dafür, dass zumindest von unserer Seite her diese Stabilität erzeugt werden kann. Und auf meiner Seite kann ich auch nicht in die Glaskugel sehen und hoffe einfach nur mit allen anderen, dass es auch so kommen wird. Viele Gedanken gehen ja in diesen Stunden an die Fahndung oder wie eben in den Einsätzen sind, gerade im Ausland. An wen denken Sie heute, an wen möchten Sie heute Abend grüßen? Also ganz speziell grüße ich die Besatzung von U-35, ein U-Boot, bei dem ich nicht so genau weiß, ob ich heute Heiligabend wirklich zuhören kann oder gerade auf Tauchfahrt sich befinde. Ich werde es auch nicht genau sagen, wo, aber sie fahren gerade von Kreta kommt, wo sie noch besucht habe. Wir waren gemeinsam essen, an durch Gibraltar durch und sie werden Silvester dann aber in Lissabon einlaufen, aber dort gemeinsam, da wo es passt, mit den Familien feiern. Aber am 24.12. sind sie zumindest mal im Transit. Die Grüße ich ganz besonders, aber wir haben auch eine Einheit beispielsweise in Suda auf Kreta liegen. Das ist die Elbe. Die arbeitet ansonsten in einem Einsatz in der Ägäis, zwischen Griechenland und der Türkei. Dort ist die Besatzung der Elbe mit einem eingeschifften Stab, die dann Weihnachten und Silvester die Vorbereitung am Hafen zu verbringen und nicht auf See. Aber an dieser Stelle, obwohl es jetzt nicht unbedingt Richtung See geht, ganz was Spezielles, unsere Kampfschwimmer, die zurzeit noch in einem kleinen Kontingent im Niger sind und dort Spezialkräfte der nigerischen Streitkräfte ausbilden. Und zu guter Letzt würde ich noch einen Gruß nach Nakura senden, das ist im Libanon und dort ist unser Anteil, der seegeführte Anteil von UNIFIL, das ist ein UN-Einsatz und dort haben wir einen Admiral und einen Stab, der führt dort Schiffe und Boote, die sich um die seeseitige Grenzsicherung des Libanons kümmern und damit soll es auch gewesen sein. Also diesen Männern und Frauen, Soldatinnen und Soldaten wünsche ich alles Gute, frohe Festtage und natürlich auch an alle anderen Seeleute, die zu dieser Zeit zur See fahren. Herzlichen Dank und diesen Grüßen schließen wir uns herzlich an. Vielen Dank. Herzlichen Dank. So, wir werden einmal ein bisschen lauter. Ein bisschen Rock'n'Roll geht auch am Heiligabend. My body is overwhelmed. My body lies over the sea. My body. falls Sie mich suchen. Ich bin jetzt hier gelandet, direkt neben Marc Schmidt und Kaspar Löw, beide von der Hapag-Lloyd. Herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, dass ihr da seid. Weihnachten auf Weg sein. Wie ist das denn, Herr Schmidt, sagen Sie mal? Vorher auch mit Menschen gesprochen, die dann eben auf dem Schiff sein sollten. Und da haben wir, na, ich will nicht sagen, das ist ein geheimes Thema, das ist was besonderes. Es gibt immer ein Krippenspiel der Ausgebildeten. Das haben wir gespielt. Ich schätze mal, Josef ist eine Rolle, die alle haben wollen, oder? Gucken und nicht viel machen. Tatsächlich, ich war damals einer der Heiligen Drei Könige. Und ja, das ist Tradition auf dem Ausbildungsschiff, dass sich die Ausgebildeten, ja, schon in der Vorweihnachtszeit zusammensetzen und sich überlegen, wie man die Weihnachtsgeschichte darstellen kann. Ich erinnere mich, dass wir das damals gemacht haben und die Weihnachtsgeschichte etwas auf die Seefahrt umgemünzt haben. Und das war am Heiligen Abend, als wir das der Crew vorgespielt haben, kann sich das Ding noch sehr schön aufbringen. Und es hat auch große Spaß gemacht. Jetzt muss ich doch noch mal wissen, was da los war. Ein leer Fisch oder? Ja, wie schon gesagt, wir setzen uns dann alle zusammen hin, basteln im Vorhinein schon unsere Kostüme selber und alle Bühnenutensilien, die wir so brauchen. Und dann wird das an einem selben Heiligen Abend dann vorgespielt. Haben Sie das auch gemacht? Nee, ich habe das nicht gemacht. Aber ich gucke mir das dann gerne an. Also Sie haben das angeguckt, wie ich das zugeguckt habe. Ich wollte das jetzt leider nicht angucken, aber ich habe schon die eine oder andere Geschichte gehört. Und das ist wohl sehr amüsant, so wie ich das habe. Wen möchten Sie heute Abend grüßen? Ich möchte gerne alle Kolleginnen und Kollegen grüßen, die sich jetzt gerade befinden. Speziell natürlich nochmal die Chicago Express. Ich hoffe, ich darf da auch wieder hin, jetzt im Februar. Da geht es nämlich wieder los. Und dann möchte ich gerne noch meinen Freund grüßen, der jetzt auch gerade eingestiegen ist, allerdings auf einem anderen Schiff, Henry Aumüller. Der fährt jetzt schön in die Wohnung da sein, weil ich feiern natürlich. Und wen möchten Sie gerne grüßen? Ja, neben allen Seeleuten, die jetzt die Festtage an Bord verbringen, möchte ich insbesondere alle Azubi-Kollegen grüßen und wünsche ihnen ja frohe Festtage an Bord, etwas Erholung vielleicht auch und eine gute Fahrt weiterhin. Herzlichen Dank, dass Sie bei mir waren. Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt noch weitere Grüße erreicht. Per Mail, Christiane Aßmann aus Himmelpforten wünscht der Crew des Containerschiffs Osaka Express von Hapag-Lloyd Merry Christmas and a Happy New Year, Fair Winds and a Following Sea. Gute Reise und glückliche Heimkehr. Herzliche Grüße vom schlampernden Christkind aus dem Christkinddorf Himmelpforten. Und Sid Ader aus Lanau in Schleswig-Holstein wünscht seinen Kollegen auf der UHL Faith und der UHL Forest ein ruhiges Weihnachtsfest und ein tolles Festessen auf See. Nach zwei Weihnachten auf See kann ich dieses Jahr mal wieder ohne euch zu Hause feiern, aber ich denke an euch. Natürlich auch an alle Besatzungen. Frohe Weihnachten, euer Tipp. Alexander Schukas und die Leana Novas Sportpilotengruppe grüßen den Flying Captain auf dem Containerfrachter MS Monaco. Michael Langhans, lande deine Crew und Container genauso sicher wie dein Flieger. Jürgen Sell aus Bremen hat gleich zwei Grüße. Der erste geht an den ersten Offizier Arne Sell auf der Ningbo Express zwischen Jeddah, Hamad und Karachi. Rieke, Birgit, Jürgen und Patrick wünschen dir sowie der gesamten Besatzung ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genießt die ruhige Zeit auf See und das sicherlich reichhaltige Weihnachtsessen. Und der zweite geht an Joanna, Kadettin auf der Anouk irgendwo in der Nord- oder Ostsee. Auch dir und der Besatzung wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo auch immer ihr gerade seid. Und wir kommen schon zum letzten Song hier im Südteil von den Silver Spoons. Das sind Stephanie Hempel, Billy King und Ben Bell. Wir hören Weihnachten. Hier geht's mit Schlitten, gern auf 2 und 4. Das war noch nicht ganz Gruß an Bord, denn gleich geht es weiter mit Gästen und Grüßen per Mail und persönlich aus Lea, aus dem Naturspeicher. Das war es aber von uns hier aus dem Duckdalben, mitten aus dem Hamburger Hafen. Herzlichen Dank noch einmal für Ihre Wünsche und für die Grüße, die Sie uns auch in diesem Jahr wieder anvertraut haben für Gruß an Bord. Ihnen allen schöne Weihnachten, ein gutes und gesundes Jahr 2023. Und wir grüßen besonders alle, die jetzt auf See sind, im Einsatz, in den Häfen, auf großer Fahrt. Ihnen eine gute Fahrt und eine glückliche Heimkehr. Es grüßen aus Hamburg Birgit Langhammer und Oke Bandixen. Und jetzt geht es gleich weiter mit Britta von Lucke und Andreas Kuhnt in Lea. Ja, vielen Dank. Wir melden uns natürlich hier aus dem wunderschönen, geschmückten Kulturspeicher in Lea zu Gruß an Bord von dieser wunderbaren Stelle aus, von der wir uns ja in den letzten Jahren, bis auf die letzten 2 Jahre, immer melden konnten. Und heute am Mikrofon Britta von Lucke und Andreas Kuhnt an diesem wunderbar besonderen Weihnachtsabend. Denn dieser Weihnachtsabend, der findet ja statt in einer Zeit, in der wir alle den Frieden der vergangenen Jahre, der vergangenen Jahrzehnte eben nicht mehr so uneingeschränkt genießen können. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir uns irgendwie nah sind, dass wir uns zumindest auch über diese Tausende von Kilometern einfach unterhaken und diesen Weihnachtsabend gemeinsam begehen. Und dafür ist ja Gruß an Bord da, dass wir eben auch kilometerweit Gefühle einfach schicken können. Und es sieht wunderschön hier aus im Kulturspeicher in Leer. Die Menschen sitzen hier dicht an dicht, es ist richtig voll. Alle wollten kommen und ihre Grüße losschicken an Familien, Freunde, die unterwegs sind auf See. Wir freuen uns aber, wir haben auch Grüße, die zurückkommen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Sie gucken alle erwartungsvoll und wir haben ein ganz tolles Programm für Sie. Ein wunderbares Programm, das uns zeigt, wie wichtig Weihnachten ist, wie wichtig diese Grüße sind, wie wichtig auch diese Sendung ist in Zeiten, in denen ja normalerweise über Social Media Kanäle viele Grüße einfach so gehen. Aber wir vom NDR haben gesagt, Gruß an Bord bleibt Tradition, ist Tradition. Und wir wollen natürlich diese Möglichkeit nutzen, heute hier in dieser wohlig warmen Atmosphäre ein bisschen diese Grüße auszusenden, ein bisschen von diesem Gefühl auch zu senden an die vielen, vielen Schiffe, an die vielen Menschen, die auf den Schiffen unterwegs sind. Und wie geht das besser als natürlich auch mit Tradition in der Musik? Und wir haben auch heute den Bingo Marschenti-Chor hier, den wir in den letzten Jahren immer auf unserer Seite hatten. Ohne den kein Gruß an Bord. Und jetzt geht's gleich mal los übers Meer. An Bord 2022. Jan Bronn ist der Leiter seit vielen, vielen Jahren vom Bingo Marschenti-Chor. Wir haben jetzt 2 Jahre nicht gemeinsam Gruß an Bord feiern können. Jan, wie habt ihr denn die Zeit gemacht? Habt ihr trotzdem irgendwelche Auftritte haben können in den Jahren? Nein, nicht. Aber wir haben dann irgendwann heimlich in der Scheune wieder angefangen zu üben. Und das ist ja wunderbar. Ich meine, das Gefühl, das ihr immer rüberbringt mit euren Shantys, das hat wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen auch gefehlt. Haben die sich bei euch gemeldet, haben gesagt, dann seid ihr mal endlich wieder irgendwo auf der Bühne? Ja, genau. Und vor allem dieses Jahr kamen die Aufträge in der größeren Menge an. Das war dann schon ganz Wie sieht das bei euch denn mittlerweile aus? Also ich sag mal, ihr seid natürlich alle noch sehr jung, wenn ich mich hier so umschaue. Das ist ja klar. Ja, nun, ich meine, Jan Bronn, der Leiter, ich schätze mal maximal 38. Und alle anderen Mitglieder Durchschnittsalter schätze ich mal 40 bei euch. Wie sieht das dann aus? Habt ihr da irgendwie genug Leute, die sagen, wir würden gerne dabei sein? Und wären denn auch mal Frauen dabei? Na, Frauen ist da selbstverständlich nicht so ganz erlaubt. Die dürfen zwar Musik machen, aber nicht singen. Ach ja. Ja, das wurde hier nochmal festgelegt und da halten wir uns noch dran. Also wir brauchen es noch nicht ändern. Also ihr nehmt Frauen gerne mit, wenn es zum Beispiel aufs Akkordeon spielen geht, aber zum Singen nicht. Ja, so ungefähr. Okay, alles klar, dann nehmen wir das mal mit für das nächste Jahr 2023. Ne? Also, Sie dürfen tatsächlich überhaupt nicht mitsingen, würden Sie gerne auch mal singen und das geht aber gar nicht. Ich möchte gar nicht singen, aber das Akkordeonspiel mache ich nicht und deswegen komme ich. Aber Sie haben so eine schöne Stimme, wenn ich mir vorstelle, dass das dem Chor nochmal gut täte. Ja, ja, also dann habt ihr also sehr traditionsbewusste Regeln natürlich, das ist klar, die können wir euch auch nicht nehmen und so. Aber wie sieht das denn jetzt zum Beispiel aus, Weihnachten 2022, nachdem ihr nur zwei Jahre ein bisschen weniger gemacht habt, in einer sehr unruhigen Zeit, ist das so, dass euch dieses gemeinsame Singen auch das Gefühl gibt, wir sind zusammen, wir stehen auf diese Zeiten, die wir ja alle erleben müssen, die Krisenzeiten gemeinsam durch? Auf jeden Fall. Zum Glück hatten wir auch keine Leute, die aufgehört haben oder die ausgefallen sind oder weggefallen sind. Wir sind alle noch vor zwei Jahren von der Besatzung hier voll da. Und zu diesen Weihnachten hatten wir besonders viele Anfragen und hatten auch viele Auftritte, ja. Gut, aber Heiligabend, ein Tag, an dem ihr euch natürlich Fuß an Bord nicht nehmen lasst, das finde ich ganz besonders wichtig und ganz besonders schön. Also, einen Applaus nochmal für den Bingo Vascenti Chor hier bei uns bei Fuß an Bord 2022. Wir werden heute noch viele schöne Lieder hören, die uns das Herz wahrscheinlich aufgehen lassen. Und wir werden natürlich bei Gruß an Bord, und deswegen heißt ja auch Gruß an Bord diese Sendung, ganz viele Grüße senden. Mittlerweile erleben wir die nicht nur, indem wir hier Menschen vor Ort treffen, die Grüße senden wollen, sondern indem wir die mittlerweile auch über die sogenannten Social-Media-Kanäle vorher schon bekommen beim NDR. Und ein Gruß, der kommt jetzt direkt von Lea und Doris Olbricht. Hey, liebe Hanna, wir sind sicher, dass du es heute an diesem besonderen Tag an Bord auch gut hast. Trotzdem vermissen wir dich und freuen uns, wenn du wieder da bist. Wir denken an dich und wünschen dir frohe Weihnachten. Doris und Lea. Ja, was hast du? Ach, ich finde das so wunderbar. Ich kriege heute eine Gänsehaut nach der anderen. Es ist irgendwie so ein Gefühl von Weihnachten. Wir sind alle zusammen und freuen uns. Ja, und wir freuen uns auch, unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen. Also ist es so. Bürgermeister Klaus-Peter Horst, der liegt zu Hause mit Grippe im Bett. Aber wir haben ja einen ganz tollen stellvertretenden Bürgermeister. Und das ist Jochen Kruse. Schön, dass Sie da sind und Ihnen erstmal herzlich willkommen. Danke, ich bin auch sehr gerne hergekommen. Tut mir zwar leid, dass sonst der Herzen raus nicht kommen könnte, dass er krank geworden ist. Der kann uns ja im Radio hören. Aber ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. So, jetzt müssen Sie uns mal erzählen, welche Verbindung haben Sie denn zu Gruß an Bord? Haben Sie das auch schon immer als Kind gehört? Ich hatte das als Kind gehört und ich habe meinen besten Freund, das ist der Peter Grunau, der ist Kapitän hier, der war auf der Emstrom, das war mal hier ein großes Schiff, ein Ausbildungsschiff. Und der ist hier jahrelang gewesen und durfte hier Interviews geben. Und dann bin ich immer gerne mal mitgegangen. Sehen Sie jetzt, heute können Sie ihn mal anfunken und sagen, heute war ich da. Und Sie haben auch schon den ersten Gruß verschickt. Das ist doch toll. Jetzt müssen wir uns mal erzählen, welche Bedeutung hat denn die Seefahrt, der Seehafen hier für Leer? Es ist ja wirklich eine Stadt, die damit lebt und davon auch lebt. Das sieht man ja schon daran, dass wir nach Hamburg der zweitgrößte Reedereistandort sind. Ich glaube, wir haben insgesamt 400 Schiffe werden hier beredert, mit ungefähr 2000 Menschen Besatzung. Ich meine, das ist ja für eine kleine Stadt wie Leer mit 35.000 Einwohnern. Ist das ja schon mal. Und immer ordentlich was los, wenn die anlegen. Hier ist immer, weil, ja, so weit kommen die hier leider nicht her. Aber wir haben ja immer noch einen Industriehafen, wir haben ja noch eine kleine Schiffswerft. Also maritim ist bei uns hier immer angesagt. Das wissen Sie auch. Dass hier über die Hochschule Emden-Lier, die Seefahrtschule, immer noch existiert seit wer weiß wie vielen Jahrzehnten, die immer wieder ausgebaut worden ist. Also Lier hat von Bachelor-Maritim sehr, sehr viel zu tun. Das merkt man. Und mit denen sprechen wir nachher auch nochmal. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank, dass Sie in die Brösche eingesprungen sind. Freuen wir uns sehr. Und wir machen jetzt mit ganz wunderbarer Musik weiter. Und zwar mit Anne Fiasabo und Ben. Und das Schöne ist, sie kommt aus Hamburg, ist aber wirklich, darüber sprechen wir gleich noch, aus den Niederlanden aus einem Hausboot geboren. Also besser geht es doch nicht. So, und jetzt hören Sie nochmal, was sie für einen Song spielt. Im Original von Otis Redding. Sitting on the Dock of the Bay. Und wo wurde dieser Song geschrieben? Auf einem Hausboot. Das passt doch. Viel Spaß damit. Sie sind natürlich nicht alleine hier. Also hier einmal von unserer rechten Seite oder von mir aus der rechten Seite. Komm, komm, Krabas. Einmal einen donnernden Applaus für dich. Ja, Mann. Ich meine direkt rechte Anne-Gitarre, Clemens Bluse. So, auch beide mitgebracht aus Hamburg. Das ist doch wunderbar. Und jetzt müssen wir einfach nochmal darüber sprechen. Ich habe ja erzählt, du bist wirklich in der Hochzeit auf einem Hausboot geboren. Wie kommt das denn? Unter anderem dieses Kollegen auch kennengelernt. an der Hamburg School of Music, wo ich studiert habe, und bin jetzt in Lehr hängen geblieben. Das Wetter könnte ein bisschen schöner sein. Ich weiß ja nicht, wie das hier in Lehr ist, aber macht ja nichts. Also mindestens genauso schön. Ja, ja. Mindestens hier hört immer die Sonne, oder? Jawohl, hier. Und du hast ja auch viel in den letzten zwei Jahren erlebt, wir haben ja gerade gesprochen, was so passiert ist. Du bist Mami geworden, ne? Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen lieben Dank. Und was ich auch richtig bezaubernd finde, hast du nicht heute auch noch deinen Hochzeitstag? Das ist absolut also cool. Also meine Kerl, Donner, einen Applaus. Ja. Und da können wir doch direkt den nächsten Gruß an den Ehemann schicken, der zu Hause wahrscheinlich auf die Kleine aufpasst, als ich nicht gut mache. So ist es. Ich grüße an meine Runde, an meinen Mann, Marken. Ja, in die Herzen ziehen. Also vielen Dank, dass ihr da seid. Wir hören noch mehr von euch. Ja, und ich gebe weiter an Andreas, der irgendwo da unten sitzt. Ja, genau, wie immer. Ich sitze zu deinen Füßen. Und oh, toll. Aber ich habe eine sehr charmante Dame an meiner Seite, nämlich Dr. Julia Regneri, die ist vom Alfred-Wiener-Institut. Und Julia Regneri hat vor etwa 10 Jahren Weihnachten auch ganz weit weg von zu Hause verbracht, nämlich in der Antarktis, auf einer ganz besonderen Station. Und wie war denn das damals? Ich habe mir sagen lassen, also Antarktis wird eigentlich nie richtig dunkel, sitzt man dann also so abends, wenn man den Tannenbaum anmacht, im Hellen? Also im Sommer wird es dort halt teilweise nicht dunkel, das ist korrekt. Und an Weihnachten am Heiligabend hat man Polartag in der Antarktis und das heißt 24 Stunden hell. Das heißt also, so ein Weihnachtsbaum, den Sie möglicherweise gewollt haben da unten auch, der kommt da gar nicht zur Geltung. Nein, nicht so wirklich. Also man muss, wenn man alle, ich sag mal, Rollen oder Möglichkeiten in das Licht reinkommen kann, schließen im besten Fall. Aber das ist natürlich auch nur wirklich an der Station. Und haben Sie da ja geforscht, ist der Weihnachten eigentlich ein Tag wie jeder andere Heiligabend, dass man dann auch arbeitet und sagt, wir müssen natürlich weiterforschen, manche Dinge kann man ja auch irgendwie nicht stoppen oder so. Oder haben Sie da auch Zeit gehabt, dann ein bisschen wiederzuhalten, ein bisschen länger zu gehen mit den anderen, mit denen Sie da zusammengearbeitet haben? Also die Sommersaison, also Weihnachten in der Antarktis ist die Sommersaison und da ist ziemlich viel Not an der Station, bis zu 50 Personen sind da. Im schlechtesten Fall ist auch kurz vorher oder nachher der Schiffsanlauf von Polarstern, der neue Verpflegung und Fracht bringt. Entsprechend ist der Zeitraum sehr, sehr beschäftigt. Normalerweise wird versucht, das zumindest mal am ersten Weihnachtstag, dass alles ein bisschen feierlich gemacht wird und dann auch ein bisschen das Weihnachten ist. Aber in letzter Zeit, muss man sagen, wird auch in dieser Zeit gearbeitet. Nun, die Wissenschaftler und wissen, worauf sie sich einlassen, aber wenn sie so eine lange Tour fahren oder wenn sie auf so einer langen Tour sind, wissen sie dann schon vorher, dann wird es wahrscheinlich Tage geben, an denen ich dann doch ein bisschen traurig bin, weil ich dann ganz besonders an meine Familie, an die Menschen denke, die mit denen ich normalerweise eben solche Feste wie Weihnachten verbringe. Also ich denke, man ist im Endeffekt sehr eingespannt in dieser Zeit. Also zumindest mal ich persönlich, mir ist es nicht so schwer gefallen. Also man ist beschäftigt, das sind natürlich auch besondere Momente in dieser Zeit, im Hellen, in der Antarktis, im Sommer. Das ist natürlich schon was ganz anderes und man bekommt auch gar nicht so wirklich die Weihnachtsstimmung, wie jetzt hier quasi, wenn es dunkel ist, ist es kalt, das Gefühl, man möchte irgendwo sich zusammen oder irgendwo gemütlich machen, das fehlt irgendwie da ein bisschen. Haben Sie denn dann damals das Gefühl gehabt, Sie haben ja gerade gesagt, Weihnachten studiert, das ist wahrscheinlich sowieso nicht so wichtig, Sie wissen ja, worauf Sie sich einlassen, aber wenn man so ein Jahr lang weihnachtsmäßig völlig ausfällt oder fast völlig ausfällt, ist man dann im nächsten Jahr besonders in Weihnachtsstimmung, wenn man sagt, das hole ich jetzt alles doch irgendwo wieder auf? Also ich muss ja ehrlich gestehen, ich war insgesamt 14 Monate vor Ort, das heißt sogar 2 Weihnachten hintereinander und man kommt quasi wieder zurück, wenn der Winter und Weihnachten schon wieder rum ist zum zweiten Mal. Und dann geht das Leben auch nochmal weiter. Also dieses Weihnachten ist für Sie jetzt im Grunde abgehakt und Sie haben gesagt, das könnte ich dann möglicherweise ja dann noch irgendwie mal nachholen. Die Frage ist jetzt trotzdem, sind da mit 50 Leuten, verständigt man sich dann auf einen gemeinsamen Braten oder muss man dann Eisbär jagen oder was gibt es da unten? Nein, Eisbär schon mal gar nicht, weil in der Antarktis gibt es keine Eisbären, sondern Pinguine. Aber die lassen wir denn leben, ja? Die bleiben am Leben, ja. Man hat natürlich auch vor Ort ein oder zwei Köche zu dem Zeitpunkt und die überlegen sich normalerweise ein nettes Menü. Also am ersten Weihnachtstag gibt es dann auch quasi ein spezielles Weihnachtsmenü. Drei Gänge, dann kommen auch alle zusammen, dann wird die Messe ein bisschen umgestaltet und dann hat man wenigstens ein schönes Essen zusammen. Wurden noch Weihnachtslieder gesungen oder irgendwas das sozusagen? Die vielleicht Gedichte auch vorgetragen, möglicherweise auch von anderen Teilnehmern und Teilnehmern, die vielleicht nicht unbedingt aus Deutschland kommen? Nee, bei uns war zumindest mal nicht mehr so genau dran erinnern. Es hat natürlich jeder die Möglichkeit gehabt, Geschenke zu bekommen. Die konnten Verwandte und Freunde vorher nach Bremerhaven schicken. Die wurden dann quasi für uns mitgebracht. Das war auch wirklich ganz schön. Man hat wenigstens was von zu Hause erhalten. Und ansonsten versucht man sich, sag ich mal, in den Tagen eine schöne Zeit zu machen. Aber Sie können Weihnachtsgedichte. Dann würden wir jetzt gerne eins hören. Da bin ich leider raus. Schauen Sie mich so fragend an, ich kann auch keins. Ja, nun müssen wir natürlich in diesen Tagen, in denen so viel über Klimawandel bei uns in der Welt gesprochen wird, müssen wir natürlich an dieser Stelle auch über Klimawandel reden. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Antarktis und Arktis, was die Folgen des Klimawandels angeht. Sie waren ja auch sehr lange in der Arktis unterwegs. Damals mit dem Schiff der Polarstern, das Sie treiben lassen. Aber erzählen Sie uns erstmal, was Sie so beobachtet haben in der Antarktis. Also in der Antarktis ist der Klimawandel bisher weniger stark angekommen als in der Arktis. Im Endeffekt ist die Arktis derzeitig, also in unserer Nordhemisphäre, der Teil, der auf der Erde am stärksten vom Klimawandel betroffen ist. Und das hat natürlich in erster Linie auch mehr Auswirkungen auf uns hier in Europa. Die Antarktis ist natürlich auf der Südhemisphäre ein bisschen weiter weg. Geografisch ist das sehr stark unterschiedlich und für uns hier in Deutschland ist die Arktis natürlich und der Klimawandel in der Arktis sehr viel relevanter. Gibt es irgendwas, was Sie Weihnachten unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben würden, wo Sie sagen, ja, da kann jeder selber vor der eigenen Haustür, möglicherweise auch im eigenen Haus, in den eigenen vier Wänden etwas tun, was den Klimawandel zumindest positiv begleitet, in dem Sinn, dass wir sagen, er wird nicht dramatischer? Naja, es wäre schön, wenn alle Menschen Dinge nicht als Verzicht oder als Zwang sehen würden, sondern als Chance, auch in Zukunft was zu verändern und damit auch positiv aufs Klima einzuwirken. Und dass man zum Beispiel eben mal das Auto stehen lässt, mit dem Fahrrad fährt oder zu Fuß läuft und dass man das einfach nutzt und sieht und auch umsetzt. Das heißt also, wir sollten im Grunde Klimawandel oder das, was wir gegen den Klimawandel tun können, als Positives begreifen. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass auch wir in den Medien möglicherweise immer nur das Negative betonen? Auf jeden Fall. Auch von politischer Seite, von den Medien, muss ich ehrlich gestehen, es wird immer von Verzicht und von Aufgabe und von negativen Beispielen gesprochen. Und ich glaube, man muss es als eigene Chance sehen, Dinge verändern. Oder verändern zu können vor allen Dingen. Dann haben Sie ein paar warme Worte mit uns auf den Weg gegeben, für uns auf den Weg gegeben. Wen möchten Sie denn jetzt grüßen? Ich kann mir vorstellen, dass Sie ja viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen jetzt auch in der Situation in der Nähe sind, zum Beispiel während der Arktis damals auf der neuen Station. Genau, die würde ich auch gerne grüßen. Das sind einige Freunde an Bord von Polarstern und auch auf der neuen Station und besonders auch alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die derzeit sind, egal ob am Nord- oder Südpol. Gut, und die laden wir dann nächstes Jahr zu Besuch an. Dr. Julia Reneri vom Eifel-Gegner-Institut. So, und jetzt machen wir tatsächlich auch einen Abstecher in den Süden, also fast in Richtung Antarktis. Jetzt wird nämlich Spanisch bei uns. Felice Navidad mit dem Ding Nummer 24. Thank you. Ach, ihr macht das so schön. Also wir schunkeln jedenfalls alle mit. Ja, wir freuen uns. Wir haben heute ganz viele Grüße bekommen, aber auch schon Wochen vorher. Eine geheimnisvolle Mail haben wir zum Beispiel schon Mitte Oktober bekommen. Da schreibt eine gewisse Katharina aus Bad Nauheim, sie wird nur durch den Zucker süß für den Kapitän. Da wird sie dann schon Bescheid. Alles klar. So, und dann haben wir noch ein Mail, und zwar, oh, jetzt wird's interessant. Der ehemalige Chief-Postal, das sieht alle zu ihm, der Mensch ist zu ihm, so, jetzt wird's interessant, der Fairplay Tobacchief. Ich ja wieder besonders. Und ich Das bedeutet, dass wir auf die Eine Lady sprechen, denn das ist ja so der Klassiker. Maritime Berufe, ganz viele Männer, ist doch überhaupt nicht wahr. Und sie guckt schon ganz eng, wie ich komme. Na, ich weiß nicht. Hallo, wer bist du? Alexia. Alexia, was studierst du? Ich studiere nicht Nautik, sondern das andere, was man hier noch studieren kann. Rebecca, sag mal nochmal. MTSM, Maritime Technology and Shipping Management. So, und bist du da auch alleine unter vielen Männern oder ist es inzwischen gleichberechtigt? Nee, wir sind relativ ausgeglichen. Ich glaube, wir sind nicht so viele. Wir sind, glaube ich, 4 Jungs und 3 Mädchen. Und wo möchtest du später arbeiten? Was reizt dich an diesem Studium? Ich will irgendwas in der maritimen Branche machen. Ich weiß noch nicht genau was. Aber wahrscheinlich irgendwie an eine Werft gehen oder Industrie. Und das ist ja auch das Schöne, dass man, wenn man anfängt mit dem Studium, das wissen ja viele, die auch mal studiert haben, so ganz genau weiß man noch nicht, wo geht's hin, wo lande ich am Ende. Das heißt, da sind aber auch noch viele Möglichkeiten offen. Und hast du auch einen maritimen Hintergrund in der Familie oder wie kommt es, dass du da Interesse dran hast? Wir segeln in der Familie viel, entweder in der Ostsee oder im Mittelmeer, und dann wollte ich irgendwie so irgendwas in die Richtung machen, dass man da irgendwie am Wasser ist, mit Booten und sowas. Wir können jetzt nicht alle 10 oder 12 Studenten befragen, aber Professor, wir hätten abgemacht, alle, die heute gefunden sind und fürchten müssten, dass sie interviewt werden, die kriegen 12 Punkte. Sie sind einverstanden? Großer Applaus, herzlichen Dank! Der Druck ist groß, sage ich nur. Herr Göken ist ein bisschen der Schwitz schon innerlich. Ich sehe das schon. Ja, alles klar. Aber wir haben das jetzt offiziell aufgenommen. Wir kommen da nicht raus. Ihnen noch ein schönes Weihnachten. Und schön, dass ihr da wart. Herzlichen Dank. Und die anderen Männer stehen schon wieder parat. Der Bingo-Hummer Shanty-Chor. Und er singt, was war das? Hoch im Norden, wisst ihr. Der Anfang, den wusste ich noch. Viel Spaß. Die Galanten Wer ist auf der Welt, sage mir mein Leben lieb, und in deinem Schoß ich meine Liebste fand. Weit in der großen Freiheit, entfern dein Horizont, bin auf ewig hier verwundet, schönes Land. Oh, im Norden, in der Norden, bei dem Schrei der Wandergänse, den ich an die Kinder sah, jeden Morgen zog der Nebel einsam auf. Keinen Tag werd ich vergessen, alle Welt von dir erzählt, von dem Land im hohen Norden von zu Hause. Oh, im Norden, wie ein grauer Wind. Oh, im Norden, wo bist du aufgeregt? Liegt das Land nicht in der Liebe, liegt das Land auf dem Wirbel. Oh, im Norden, an Andreas, der hier irgendwo, wo bist du denn? Ich bin natürlich hier im Kulturspeicher. Jawohl. Hier, Gruß an Bord 2022, und es ist in der Tat immer gut zu wissen und gut zu hören, dass es nach wie vor jede Menge junger Menschen gibt, die sich für die Seefahrt interessieren. Und obwohl eben zum Beispiel Weihnachtsfeste anstehen können oder andere große Feste anstehen können, an denen man dann eben nicht bei seinen Liebsten sein kann. Und dafür gibt es ja eben Gruß an Bord, dass wir da diese große Brücke der Gefühle immer wieder bauen, über tausende von Kilometern hinweg. Und viele, viele Grüße können wir auch heute hier aus Leer senden. Zum Beispiel diesen Gruß hier, der geht an Michael Burmann. Der ist Sicherheitsoffizier auf der AIDA Perla und der kommt jetzt von der sechsjährigen Lena, dem vierjährigen Malte und seiner Frau Imke direkt aus Leer. Papa, heißt es hier, wir würden heute wahnsinnig gerne mit dir unterm Weihnachtsbaum sitzen, unsere Geschenke mit dir auspacken und aufbauen und die Zeit mit dir genießen. Wir freuen uns schon sehr darauf, dich Mitte Februar endlich wieder zu sehen. Mach dir mit deinen Kollegen ein tolles Weihnachtsfest in der Karibik. Wir haben dich lieb. Der Gruß von Lena, Malte und der Frau Imke an Michael Burmann, Sicherheitsoffizier auf der AIDA Perla. Und dieser Gruß hier, der geht an Kapitän Steffen Bolte aus Bravewind. Lieber Papa Steffen, lieber Ehemann, wir wünschen dir fröhliche Weihnachten auf See. Wir vermissen dich jeden Tag und heute ganz besonders. Aber wir freuen uns, dich bald wieder in die Arme schließen zu können. Ganz liebe Grüße aus Oldenburg von deiner Frau Lea, von deinen zwei Söhnen Anton und Mats, deinen Eltern und deinen Schwiegereltern für Steffen Bolte. Und der Steffen Bolte, der Kapitän der MV Ravewind, würde ich mal sagen, heißt es dann doch eher, er grüßt seine Familie direkt zurück zu Hause und schreibt, hoffentlich gibt es ein besinnliches Weihnachtsfest, fahrt den ganzen Tag mit den Großeltern, genießt ihn, ich freue mich schon im Januar wieder bei euch zu sein. Cornelia Dick aus Sangerhausen grüßt ihren Bruder, den Seemann Ralf Rainer Rietenbach, an Bord der Altahar, wo immer die zurzeit auch sein mag, schreibt sie. Wir denken alle an dich und drücken dich ganz doll und wir umarmen dich auch intensiv. Und Bernd Seiser aus Ottenau grüßt Felix Ries, der mit der Polarstern auf dem Weg zur Neumayer Station in der Antarktis ist. Wir haben ja vorhin schon über die Neumayer Station eine Menge gehört. Hier heißt es gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2023, heute bei Gruß an Bord. Zum Weihnachtsfest 2022. Alfred Hartmann ist auch hier, hat eine der größten Reedereien bei uns in Deutschland, war lange Zeit auch Reederpräsident und hat das Amt auch vor einem Jahr jetzt schon abgegeben. Herr Hartmann, ich kann mir vorstellen, das war für Sie und Ihre Reederei, aber für Ihre Kolleginnen und Kollegen auch kein einfaches Jahr, ne? Nein, das war überhaupt kein einfaches Jahr. Das letzte Jahr, es war ein sehr turbulentes Jahr, es war viel los in der Schifffahrt. Man muss auch sagen, es war sehr positiv. Aber wir haben neue Aufgaben, die auf uns zukommen, Umweltfragen. Wir haben das gerade auch vom Alfred-Wegener-Institut. Wir sind alle da mit beschäftigt, unsere Schiffe sicherer zu machen, sauberer zu machen, umweltfreundlicher zu machen und irgendwann das Ziel zu erreichen, mit Zero Emission, also ohne Umweltschädigung, zu sich zu fahren. Das wird noch ein wenig dauern, aber wir sind auf einem guten Weg. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr mit den vielen Krisen, die sich ja im Grunde von Europa aus rund um diesen furchtbaren Krieg Russlands gegen die Ukraine dann auch ausgebreitet haben, dass diese vielen Krisen Ihnen auch zu schaffen gemacht haben, oder? Ja, die Krisen haben uns zu schaffen gemacht. Wir feiern, wollen heute Weihnachten feiern und morgen auch und dann Silvester. Und wir wollen nicht zu negativ denken, aber der Krieg in der Ukraine hat uns natürlich außerordentlich stark belastet. Wir haben viele ukrainische Seeleute. Wir haben alle Seeleute, zumindest die bei meiner Reederei beschäftigt sind, hierher geholt, nach Ostfriesland sogar, mit den Familien. Es gab eine riesengroße Spendenaktion der Bevölkerung für Kleidung, Ausrüstung, sodass sie alle gut untergekommen sind. Die fühlen sich alle sehr, sehr wohl. Aber es ist natürlich immer noch schlimm für diese Familien, dass sie nicht nach Hause können, dass sie in ein Kriegsgebiet wohnen. Die Ablösung ist schwierig. Auch russische Seeleute bei meiner Reederei sind nicht so viele beschäftigt, aber ein paar. Aber für die ist es natürlich auch außerordentlich schwierig. Und eines sollte man auch nicht ganz vergessen, worüber wir gar nicht nachdenken. Es ist unheimlich schwierig. Die Menschen an Bord verdienen natürlich Geld und wollen dann mit dem Geld, welches sie verdienen, auch ihre Familie versorgen. Wir haben keine Möglichkeit, Überweisungen zu tätigen. Das ist schon sehr, sehr schwierig, mit sehr vielen Umständen verbunden. Irgendwie am Ende schaffen wir es, aber auch das sind Probleme, die wir zu bewältigen haben. Aber es zeigt sich, selbst über diese vielen, vielen Kilometer hinweg, Seeleute international halten irgendwie zusammen. Sie wollen sicherlich auch Grüße loswerden an diesem besonderen Abend. Ja, ich grüße natürlich ganz gerne heute Abend alle Seeleute der Reederei Hartmann. Ganz besonders stellvertretend für alle, für die Kapitän und Besatzung der Gastcamp Roma, die am weitesten weg ist jetzt über Heiligabend. Die fährt zwischen Australien und dann Südsee, Tonga, Samoa, Fidschi, Neuseeland. Sie sorgt dort die Leute mit Gas. Aber auch alle anderen Seeleute auf unseren Schiffen und auch an Land, sei herzlich gegrüßt und vor allen Dingen möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken für das, was Sie geleistet haben im vergangenen Jahr, auch trotz Corona. Corona beschäftigt uns immer noch. Ich weiß, dass Sie in vielen Häfen nicht an Land können, in vielen Häfen ist es auch schwierig, sie abzulösen, aber gemeinsam schaffen wir das. Vielen, vielen Dank dafür. Ihnen allen wünsche ich eine frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und immer eine glückliche Heimkehr. Ja, dem können wir, glaube ich, alle nur anschließen. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Ach Mann, das ist heute ein richtig schöner Abend mit Ihnen allen. Mein nächster Gast, Kapitän Uwe Janssen, Hafenlotse auf der Ems und Mitglied des Vereins Traditionsschiff Prinz Heinrich. Das ist ja das berühmte Dampfschiffer, das mittlerweile auch nationales Kulturdenkmal ist. Und was ich aber auch besonders charmant fand, Sie haben auch als Kind schon die Sendung gehört. Wie alt waren Sie denn oder seit wann, wie lief das damals? Ja, als Kind würde ich nicht sagen, ich bin als 16-Jähriger an Bord gegangen und da habe ich meine ersten Weihnachten an Bord verbracht und da haben alle zusammen gesessen und diese Sendung Gruß an Bord gehört. Das ist ja toll. Wie war der Abend so? War das auch ein ganz normaler Arbeitstag oder haben Sie da doch so einen Moment der besonderen Art geschaffen? Gibt es einen Weihnachtsbaum bei Ihnen damals oder war das eher alles so schnickschnack? Nein, es gibt schon einen Weihnachtsbaum, der wird traditionell jedes Jahr aufgestellt, zu Weihnachten natürlich und auch ein paar Tage vorher, damit wir da schön lange was von haben. Der wird auch gut festgemacht mit richtig Tauwerk und das war ein kleines Schiff von einer Lehraner Reederei und dann sitzt man eben Heiligabend zusammen und wenn man unterwegs ist, macht man das Beste draus. Gutes Essen, Geselligkeit und eben auch auf der Brücke dann die Sendung hören. Aber das ist schön, dass man zusammen ist und eben doch nicht ganz einsam, obwohl es wahrscheinlich doch ein paar Momente gibt, wo man dann an die Lieben besonders denkt, ne? Und ein bisschen traurig oder rührselig ist. Nein, traurig will ich nicht sagen. Nein, eher nicht. Eher gesellig, sagen wir mal so. Ja, umso schöner. Das freut mich. Er strahlt von links nach rechts. Sehr gut. Da scheinen schöne Geschichten passiert gewesen zu sein. Sie sind ja immer noch sehr aktiv. Was machen Sie heute? Sie können ja der Seefahrt nicht ganz den Rücken kehren. Ne? Sie haben gesagt, Sie waren viele Jahre auf den Weltmeeren unterwegs und dann kam die Zeit, wo die Familie wichtiger wurde und deswegen sind Sie so ein bisschen mit Blick auf Heimathafen gefahren. Ja, Heimathafen Leer ist also sowieso meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren und habe auch hier mein Kapitänspatent gemacht. Habe bei einer Reederei gelernt. Schöne Grüße an die Studenten. Also das mit dem Partyleben, das kann ich nicht bestätigen. No. Hier ist was los und im ersten Semester geht das noch, aber ab dem vierten Semester, da bekennt man auch schon mal ein Fahrrad und Laternen fahren. Also danke. Also bitte an Herrn Jansen wenden, da können Sie doch gute Tipps geben, wunderbar. Ja, ja, also das kommt noch. Und Lea, wie gesagt, mit der Seefahrtschule und die aktive Fahrenszeit, die endete dann auch bei einer Lerana Reederei und habe hier das Revier vor Ort, vor Lea, die Leder und die Emf zu meinem Berufsstandort gemacht, bin hier See- und Hafennutze und begleite jetzt die Schiffe hier auf diesem Fluss rauf und runter. Und habe jetzt das Traditionsschiff Prinz Heinrich noch als Kapitän durch das Gewässer begleitet, beziehungsweise immer noch. Und das macht sehr viel Spaß. Und wie gesagt, Leer ist hier auch mein Standort. Und wie ist das denn überhaupt mit den Weihnachtsschichten bei Ihnen? Wird das so generell verteilt, der eine muss in diesem Jahr arbeiten und der andere Silvester? Oder gibt es davor so interessante Briefchen oder machst du oder ich? Wie läuft das ab? Das läuft ganz genau so ab. Also das wird genau geteilt. Ne? Hälfte, Hälfte. Ein Jahr ist man Weihnachten im Dienst, die andere Hälfte so was da. Wer intern tauschen möchte, kann das gerne tun. Aber das ist richtig gerecht. 5 Tage Weihnachtsdienst und 5 Tage Silvesterdienst. So, das ist doch wunderbar. Also dann haben wir aber gehört, es ist fröhlich und eine schöne Zeit, auch wenn man arbeiten muss und die Lieben nicht immer dabei hat. Und Sie haben auch gerade noch gesagt, kann ich auch Grüße senden? Natürlich können Sie. Dann mal los. Ja, ich bin ja der Traditionsschifffahrt sehr verbunden, nicht nur hier in Leer bei der Prinz Heinrich oder auf der Prinz Heinrich, sondern auch bei Clipper Deutsches Jugendwerk zu See. Und Weihnachtszeit ist Winterzeit und Winterzeit ist Arbeitszeit. Und jetzt mit den neuen Vorschriften der Schiffssicherheitsverordnung und so weiter steht viel Arbeit an. Und das möchte ich nutzen, um Grüße loszuwerden an die Winterarbeiter der Traditionsschiffe, die jetzt viel vor sich haben und die Traditionsschiffe umbauen müssen teilweise, um in der kommenden Saison wieder Schifffahrt im traditionellen Sinne aufrechtzuerhalten. Schöne Grüße an Bord an die Winterarbeiter. Ja, vielen herzlichen Dank, Kapitän Uwe Jansen. Und wir machen weiter mit Anne für Gabor. Don't stop believing. Thank you. Dankeschön, Anne Schnör-Gabor. Ja, und ich bin jetzt hier ein bisschen weitergezogen. Hier am Tisch sitzt eine ganze Familie, die ist aus Bremen und Emden angekommen, Familie von Schwarzenberg. Frau von Schwarzenberg, wen wollen Sie denn grüßen? Wer ist bei Ihnen unterwegs? Ja, guten Abend. Ich möchte gerne meinen Mann grüßen, Henning von Schwarzenberg. Der ist im Moment als zweiter Ingenieur auf der Gerda Maria unterwegs. Momentan bin ich immer noch vor das Grünland. Eigentlich hatten wir gehofft, dass sie zu Weihnachten wieder zu Hause sind, aber ja, durch verschiedene technische Probleme, die sie so während der Reise hatten, hat sich das alles verschoben. Und ja, deswegen ist es jetzt das erste Weihnachten, wo ich alleine zu Hause sitze und mein Mann auf See ist. Vorher war es andersrum. Wie andersrum vorher? Ja, also die letzten Jahre bin ich zu See gefahren und ja. Aha, eine Seemannsliebe. So, jetzt lernen Sie auch mal die andere Seite kennen. Ja, ich habe tatsächlich auch eine Verbindung zu der Hochschule Emden-Leer. Wir haben uns hier nämlich vor 10 Jahren kennengelernt. Beim Partyleben? Nee. Also das wird immer interessanter. Also an der Hochschule kennengelernt. Ja, genau. Also wir haben zusammen angefangen zu studieren. Er saß damals drei Reihen vor mir und... Das kann ich. Kannst du mir mal helfen? Ich habe da Probleme beim Lernen. So habe ich meine Freunde damals auch kennengelernt. Sehr schön. So, aber jetzt dieses Jahr schickt mir ganz liebe Grüße. Und die Mama ist auch noch da. Jetzt müssen Sie doch auch einmal Ihren Sohnemann grüßen. Jawohl. Also Henning, dir und der Besatzung der Gerda Maria allzeit gute Fahrt. Jetzt für Weihnachten wünsche ich euch Ententeichwetter und nicht schon wieder einen neuen Sturm um Grönland herum. Und seht zu, dass ihr eure Quote schafft und dann endlich nach Hause könnt. Wunderbar, herzlichen Dank und natürlich auch noch liebe Grüße. Sie müssen einmal kurz den Rest der Familie vorstellen, weil hier sitzen ganz viele. Ja, Mensch, also wir sind alle mitgekommen, alle wollen ja heute eigentlich Grüße übermitteln. Also dein Cousin Malte sitzt hier, Gerrit und Rike sitzen hier, dein Papa ist auch da und selbst Ossi liegt unterm Tisch. Das wollte ich sagen, der Hund unterm Tisch, Oskar, der ist ganz glücklich, dem scheint es gut zu gehen. Also ganz liebe Grüße, schön, dass Sie da sind und wir schicken dir Grüße in die Welt und hoffen, dass er bald nach Hause kommt. Dankeschön. Gruß an Bord 2022 aus dem wunderschön weihnachtlich geschmückten Kulturspeicher in Leon. Ich glaube, in kaum einem Jahr ist es uns so deutlich geworden, wie wichtig für uns, auch gerade in Deutschland, die Bundeswehr, wie wichtig für uns die Marine ist. Denn in den vielen, vielen Jahren zuvor haben wir ja in friedlichen Zeiten leben können oder in meist friedlichen Zeiten leben können. Da waren viele Krisen sehr weit weg, jetzt sind sie sehr nahe gerückt und wir müssen immer wieder betonen, dass es eben wichtig ist, dass wir die Bundeswehr und die Marine haben. Ich habe das in diesem Jahr vielfach selbst festgestellt. Ich selber bin Verweigerer. Ich habe damals den Wehrdienst verweigert, aber ich weiß mittlerweile natürlich ganz genau, wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, junge Frauen, junge Männer gibt, die sich für uns engagieren, die dafür sorgen, dass wir in größtmöglicher Sicherheit bei uns in Deutschland leben können. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass wir diesen Menschen auch eine Stimme geben und Ihnen mal sagen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle all denjenigen, die jetzt auch weltweit für uns unterwegs sind, egal in welchem Krisenherd gerade. Es ist gut, dass es euch gibt, es ist gut, dass wir euch haben und wir hoffen natürlich, dass ihr auch wisst, dass wir uns von euch wirklich gut vertreten fühlen in den meisten Stellen dieser Welt und das ist für uns, glaube ich, auch gerade an Weihnachten 2022 eine ganz wichtige Botschaft. Kapitänleutnant Dominik Esser und Oberstabsgefreiter Maximilian Blesenteske, die waren im letzten Jahr mit der Fregatte Schleswig-Holstein in der Ägäis unterwegs. Was haben Sie da gemacht, Herr Esser? Wir haben die Schleuser und flüchtlingsunterstützenden Maßnahmen durchgeführt, sprich also wir haben die griechischen und türkischen Behörden dabei unterstützt, Schleuseraktivität inzwischen dem griechischen und türkischen Festland bzw. Inseln mehr zu bekämpfen und da halt auch aufzuklären in diesem Sinne. Außerdem haben wir auf dem Weg dann Richtung Ausgang des Mittelmeers, Richtung Gibraltar, also auch auf dem Weg hin, natürlich auf der Hinreise, zur Aufklärung beigetragen. Also irgendwelche Fahrzeuge, die verdächtigt sind, die hat man halt abgefragt per Funk oder hat die sich halt angeschaut, hat mit Kameras Fotos gemacht und so weiter und so fort. Es gibt eine Art Datenbank darüber, welche Fahrzeuge halt in Schmuggelaktivitäten oder Ähnlichem drin sind. Und außerdem haben wir dann auch noch die anderen Fahrzeuge anderer Nationen, militärisch als auch zivil, verfolgt. Das ist immer für natürlich die NATO ganz interessant, wie und wo sich russische Fahrzeuge oder andere Fahrzeuge bewegen. Maximilian, inwieweit habt ihr da mit anderen Organisationen zusammengearbeitet, auch mit Vertreterinnen und Vertretern aus anderen Ländern, also mit Kolleginnen und Kollegen möglicherweise aus anderen europäischen Ländern? Ja, wir hatten zwei LNOs an Bord, einmal die griechischen und die türkischen LNOs, sowie ein Mitarbeiter der Polizeiagentur Frontex. Die waren mit bei uns an Bord, die haben dann auch quasi die Kommunikation geleitet zwischen den türkischen und griechischen Behörden, der Küstenwache und auch der griechischen und türkischen Marine. Und ja, die haben quasi die Kommunikation für uns geleitet, wenn da irgendwie Fragen aufgetaucht sind. Wir haben uns unterstützt bei Hafenplänen, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo einlaufen wollten, ob man da irgendwie Kontaktinformationen kriegen kann zu gewissen Liegeplätzen oder sowas, da hingehen haben die uns unterstützt. Ist es denn so gewesen, dass ihr auch Situationen hattet, wo ihr besonders unter Druck standet oder wo ihr das Gefühl hattet, ja, da ist jetzt was im Gange, wo wir auch, ich weiß nicht, dürft ihr sagen, dass ihr Angst habt an der einen oder anderen Stelle? Ja, Angst würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, der große Druckpunkt war in der ganzen Besatzung einfach die Corona-Situation. Das ist ja natürlich auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Normalerweise, wenn man dann, ich sag mal, einen Einsatz fährt, dann hat man dann auch mal einen Landgang. Wenn man dann in den Hafen einläuft, das ist dann für ein Wochenende, mal in Piräus zum Beispiel in Athen, dann kann man da von Bord, kann sich die Stadt angucken, kann man Kaffee trinken, ein bisschen abschalten von den Seetören. Und das war letztes Jahr oder wegen der Corona-Pandemie leider nicht möglich. Wir sind dann, weil wir eine Kohorte gewesen sind, mussten wir dann an Bord bleiben. Und dann hat man die 6 Monate quasi an Bord gebracht. Da gab es aber auch Möglichkeiten. Wir haben dann zum Beispiel auf Kreta, hat unser Schiff eine Tour organisiert, dass wir eine Schluchtenwanderung durch die Schluchten in Kreta machen konnten. Dann sowas wie eine Olivenölfabrik besichtigen. Das ging dann aber nur so schiffintern. Also es war dann nur quasi die Jungs vom Schiff. Aber so richtig, dass man dann mal rauskommt, sich eine Stadt groß anguckt für alleine oder halt zu zweit oder zu dritt, das war leider nicht möglich. Das war schon so der große Druckpunkt eigentlich. Werdet ihr denn da psychologisch begleitet eigentlich? Ja, wir hatten einen Militärseelsorger an Bord, wir hatten einen evangelischen Pfarrer an Bord, der stand jederzeit zur Verfügung, um natürlich irgendwelche Probleme, die man vielleicht zu Hause hat oder so anzusprechen. Es gab den dementsprechend auch noch einen Gottesdienst an Bord, da konnte man auch teilnehmen. Außerdem hat man natürlich immer an Bord die Möglichkeit, mit Vorgesetzten oder auch mit dem einen oder anderen Kamerad darüber zu sprechen, wenn irgendwo was hakt oder was drückt. Und diejenigen, die das natürlich in Anspruch nehmen, weil da wird dann auch darauf geachtet, dass da nichts in die Besatzung reingetragen wird. Vor allen Dingen, wenn man dann mit knapp 200 Leuten auf 120 oder 140 Meter Schiff unterwegs ist, dann ist das alles relativ eng und man hat nicht viel Privatsphäre und wenn man dann halt mal dieses persönliche Gespräch sucht, wird dann schon darauf geachtet, dass das halt eben auch persönlich bleibt. Dann habt ihr eure Freundinnen, Frauen dabei. Wenn du jetzt sagst, ich habe mich damals für die Marine entschieden, war dir eigentlich klar, was da so eigentlich auf dich zukommen kann und was möglicherweise ja demnächst noch Schlimmeres auf dich zukommen kann, denn wir wissen ja alle, in der Welt ist es hochexplosiv leider und wer weiß, wo ihr demnächst eingesetzt werden müsst. Ja, das Stichwort Seefahrt tut Not, ist einfach so, das denke ich bestätigt das. Klar, also man denkt das schon drüber nach, was jetzt passieren könnte, was passiert ist. Aber wie gesagt, Seefahrt tut Not und irgendeiner muss den Job da machen. Und der Job macht super, super Spaß und ich bin auch glücklich und froh, dass ich den Job so machen kann. Und wir werden sehen, was da noch kommt. Wie war das denn jetzt im letzten Jahr, als ihr eben nicht zu Hause wart bei euren Frauen, bei euren Freundinnen? Hält man denn besonders stark zusammen an so einem Abend unter den Kolleginnen und Kollegen, die an Bord sind? Oder geht dann doch jeder, sofern das überhaupt möglich ist, auf dem Engelschiff, doch seiner Wege und hängt seinen Gedanken nach? Ja, sowohl als auch. Also prinzipiell haben wir viel organisiert, um den Zusammenhalt in der Besatzung hochzuhalten. Zum Beispiel haben wir in einem der Längsgänge im Schiff, der sich quasi von vorne nach hinten durchs Schiff zieht, die Weihnachtskarten aufgehangen. Da hat der erste Offizier eigentlich die Angehörigen zu Hause geschrieben, dass wenn wir doch möchten, dann Weihnachtskarten verschicken können. Und die wurden dann aufgehangen und dann gab es dann eines Morgens die Durchsage, dass jetzt jeder entsprechend mal durch den Langgang gehen kann und sich da die Weihnachtskarten angucken kann. Da hat man dann seine eigene gefunden, konnte die abhängen, mit auf Kammer nehmen. Das ist ein sehr schöner Moment. Wir hatten einen Weihnachtsmarkt an Bord. Dadurch, dass wir einen Hangar frei hatten, konnten wir in diesem Hangar dann einen kleinen Weihnachtsmarkt aufbauen. Wenn man dann entsprechend im Hafen lag, wurde er dann durch die Besatzung quasi bestückt. Es gab einen Schießbudenstand, es gab einen Würstchenstand. Man konnte alles, was die Besatzung halt so handgefertigt hat, wenn mal gerade ein bisschen Zeit war, konnte man da erwerben. Das haben wir dann entsprechend auch gespendet, die Erlöse. Und dementsprechend hat man immer eine Möglichkeit gehabt, sich mit anderen Leuten die Füße zu vertreten an Bord, ins Gespräch zu kommen, von dem richtigen Einsatz einmal abzuschalten. Und natürlich gab es aber auch die andere Seite, wenn dann Leute alleine sein wollten, die haben sich die Kopfhörer auf die Ohren gesetzt, haben sich irgendwo an Oberdeck gesetzt, im Mittelmeer ist es ja auch im Winter ein bisschen wärmer, da geht das. Oder haben sich auf die Brücke gesetzt, irgendwo in eine dunkle Ecke rein, haben dann einfach mit zu Hause telefoniert oder mal einen Film geguckt, einfach mal abgeschaltet und mal, ja, den lieben Gott und lieben Gott sein lassen. Wenn wir jetzt nochmal auf 2022 zurückblicken, ich habe das vorhin angesprochen, habt ihr das Gefühl, dass wir, die Gesellschaft, die Bevölkerung Deutschlands, ein Stück weit näher an euch und an eure Aufgaben rangerückt ist, weil sie begriffen hat, dass es eben doch ganz wichtig ist, eine Bundeswehr, eine Marine zu haben, auf die man sich eigentlich 24 Stunden am Tag verlassen kann? Fühlt ihr euch von uns genug unterstützt? Also sicherlich geht das jetzt nach vorne mit allem und vielem, aber die Bundeswehr ist die letzten Jahrzehnte in, ja, nach hinten gerückt. Dadurch, dass man verkleinert wird, es werden Kasernen geschlossen etc. pp. Also man ist ja nicht mehr omnipräsent da. Dementsprechend ist ja der Berührungsfaktor viel, viel kleiner. Wenn man das Ganze jetzt wieder nach vorne zieht, wird doch das sicherlich wieder mehr werden und dann das entsprechend auch wieder besser. Aber wie bei allen Sachen, egal ob es jetzt Polizist, Soldat oder Feuerwehrmann ist, ich denke, es kann in allen Punkten weiter nach vorne gehen. 2022, Heiligabend, das ist die Gelegenheit, auch mal, ja, Kameradinnen und Kameraden zu grüßen. Und das wollte ich ja sicherlich jetzt tun an dieser Stelle. Es gibt ja welche, die eben heute nicht zu Hause sein können, die das erleben, was ihr im Grunde im letzten Jahr erlebt habt. Wen wollt ihr besonders grüßen? Gibt es da jemanden? Also auf jeden Fall schon mal Grüße an die ganze Besatzung der Fregatte Schleswig-Holstein, sowie an die Besatzung der Fregatte Mecklenburg-Vorpommern, die im Januar dann auch auslaufen wird Richtung, ich weiß gar nicht. Ja, fragen wir mal denjenigen, der am Ruder steht. Genau, das ist der Simic 2, fahren die Sendung, Simic 1, die Sendung jetzt Maritime Group 1. Die sind in der Nordsee ganz viel unterwegs, auch ich glaube 6 Monate oder 5,5 Monate. Von daher ist alle Gruppe gehen dahin, ihr werdet das schon rocken da oben. Und natürlich meine Eltern und meine Schwiegereltern. Dominik? Ja, dann kann ich mich nur anschließen, also allen Einheiten, die sich im Moment auf See befinden und dann auch über Weihnachten und Neujahr nicht zu Hause sein können. Und entsprechend auch nochmal meine Eltern, weil die können das Weihnachtsfest auch nicht mit uns verbringen. Ja, dann grüßen wir alle diejenigen, die tatsächlich unterwegs sind, für unser aller Hochtag und für unser aller Sicherheit. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich kann das auch persönlich sagen, mir ist das in 2022 deutlicher denn je geworden. Also euch Dank für euer Engagement, aber allen Kameradinnen und Kameraden an dieser Stelle auch nochmal Heiligabend. Bingo Maraschenti-Chor nimmt uns jetzt mit einem ganz besonderen Lied, La Paloma. Thank you. Ja, wir feiern Weihnachten mit Gruß an Bord und ich habe noch ein paar Grüße. Einmal der Betriebsrat des Lotsbetriebsvereins Bremerhaven. Der wünscht allen Kollegen an Bord wie auch an Land ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Und dann hat mich Inka von Schwarzenberg nochmal zur Seite genommen. Mann, ich habe einen Gruß vergessen, sonst gibt's Ärger. Frau von Schwarzenberg, das wollen wir nicht am Heiligen Abend. Wir müssen Sie noch grüßen. Genau, ich bin heute noch in der zweiten Funktion hier und zwar stellvertretend für den Verband Frauen zu See. Und ich möchte natürlich noch im Namen des Verbandes allen unseren Mitgliederinnen weltweit, wo auch immer sie gerade unterwegs sind, noch ein schönes Weihnachtsfest wünschen und dass sie gut ins neue Jahr kommen. Wunderbar, haben wir das auch erledigt. Und dann haben wir noch Michael Brünius aus Bremen. Der grüßt alle Schiffe der Regmas-Linie und wünscht eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins Neujahr 2023. So, und dann haben wir hier die vielen, vielen Tische und wir haben wirklich Besuch aus ganz Deutschland. Jetzt komme ich mal eben zu diesem Tisch, denn ich habe schon mitbekommen, hier ist eine Familie extra aus Rostock angereist. Jetzt muss ich mal sagen, welche Verbindung haben Sie denn zu uns, was eine große Bord? Erstmal vorstellen, Entschuldigung. Ja, hallo, ich bin extra. Ja, welche Verbindung? Wir haben eigentlich seit Kindheitstagen hören wir die Sendung und ich habe da eine ganz besondere Erinnerung an meinen Opa und das ist auch der Grund, weswegen ich heute Abend hier bin. Um ihn zu grüßen? Ja, posthum, aber zu grüßen, weil ich eben aus einer Familie mit Seefahrertradition komme und mein Opa war Hafenmeister in Hamburg, mein Opa, sein Bruder, ihre Freunde sind alle beruflich zur See gefahren und allen Seeleuten wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest, wo immer sie jetzt auch gerade sind und allzeit eine Handvoll Wasser unterm Kiel. Ganz herzlichen Dank, dass Sie extra aus Rostock angereist sind. Alexander, Dankeschön. So, und wir geben weiter auf die Bühne zu Anja Gabor. Und es geht um Rudolf, diesen mit der roten Nase, Sie wissen schon. Tradition bei Gruß an Bord. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid, dass du immer dabei bist. Grüße bei Gruß an Bord. Klar, der Mittelpunkt unserer heutigen Heiligabendsendung. Kapitän Ortwin Mühr von der Reederei Klaus-Peter Offen in Hamburg. Der wünscht Kapitänen und Besatzungsmitgliedern ein frohes Weihnachtsfest und hofft, dass trotz vieler Hafenanläufe, Revierfahrten oder vielleicht auch schlechten Wetters Zeit für ein besinnliches Miteinander gefunden wird. Es gebührt Ihnen unser großer Dank für Ihren Einsatz fern von Familien und Freunden. Und bei mir jetzt Bert Frisch und Markus Warnke von Transozean Cuxhaven. Das ist ein ganz besonderer Verein, der was macht, Markus? Ja, der Transozean e.V. ist ein Verein zur Förderung des Hochseesegelns. Insofern ist Cuxhaven nur unser Standort. Wir sind weltweit unterwegs mit unseren Booten. Wir haben 4.500 Mitglieder und über 2.300 Boote führen unseren Stande. Wir sind weltweit unterwegs. Und Förderung des Hochseesegelns bedeutet für uns einerseits, dass wir junge Talente in der Regattaszene fördern. Melvin Fink oder Lennart Burke beispielsweise, die uns allen ja so ein bisschen die Faszination dieses Seesegelns näher bringen. Aber vor allen Dingen motivieren wir Menschen und befähigen Menschen und vernetzen Menschen, die auf eine lange Fahrt gehen wollen, mit kleinen Booten. Das heißt, einerseits wendet ihr euch wirklich an Sportsegler, andererseits aber auch an diejenigen, die sagen, ich möchte gern mit meinem Segelboot oder mit anderen, die möglicherweise ein Segelboot haben, bestimmte Strecken, bestimmte Fahrten unternehmen. Ja, genau so ist es. Also unser Fokus ist das Blauwassersegeln, also die langen Fahrten. Wir haben natürlich alle unser Heimatrevier hier auch in Ost- und Nordsee. Aber der Fokus ist eben auf den Touren, die dann mal über den Atlantik oder rund um die Welt gehen. Und der dritte, dafür besonders wichtig, und das ist sozusagen der dritte Aspekt von Förderung des Seesegels, den wir haben. Wir haben weltweit 175 Stützpunkte, die ehrenamtlich betrieben werden. Nicht wenige davon natürlich in den europäischen Küsten, aber vor allen Dingen an eben Stationen, die man dann auf Langfahrt auch anläuft und wo man Unterstützung braucht. Jeder, der hier auf See ist, weiß, irgendwann geht mal was schief, irgendwann geht was kaputt, irgendwann braucht man mal Unterstützung. Deswegen haben wir eben auch Stützpunkte in Vanuatu, auf Tonga, in Ushuaia, natürlich der Karibik, sodass wir Menschen, die auf lange Fahrt gehen, eben auch auf dieser Fahrt dann jederzeit unterstützen können. Bert Frisch ist auch schon unterwegs gewesen auf den Weltmeeren. Das haben wir gerade gehört, es kann natürlich immer was am Boot kaputt gehen, an der Yacht kaputt gehen. Aber es kann ja auch was unter den Besatzungsmitgliedern kaputt gehen, dass man sich möglicherweise über eine lange Strecke einfach dann doch nicht mehr so richtig gut versteht. Habt ihr da auch irgendwie Möglichkeiten, den Leuten zu helfen? Wohl wahr, ja. Also wir machen zum Beispiel Seminare bei Transocean, im Moment per Zoom und so weiter, aber mit großer Beteiligung. Und da sind nicht nur die klassischen Themen wie Dieselmotor und solche Geschichten, sondern auch, was macht ein Ozean mit der Beziehung? Wenn man also zu zweit mit einem Segelboot über den Atlantik fährt, da geschieht einiges. Da hat man auch mit Ängsten zu tun. Ich finde auch, wer zum ersten Mal mit einem kleinen Boot über den Ozean fährt und keinen Schiss davor hat, der macht irgendwas verkehrt. Wir haben alle großen Respekt vor der See. Und so haben wir eine Reihe von Seminaren, aber eins besonders, das sich darum kümmert, was die Beziehung macht. Wir beide, Marlene und ich, sind zweimal über den Atlantik gesegelt und wir haben das die große blaue Zweisamkeit genannt. Das heißt, es gibt also aus unserer Sicht eine unglaublich starke Verbindung, wenn man das gemeinsam erlebt hat. Aber das soll auch so sein und wenn es mal schwieriger werden würde, haben wir nicht erlebt, dann haben wir auch Rezepte dafür, wie man mit solchen Krisen umgeht. Beratet ihr denn Menschen, die jetzt zum Beispiel eine größere Segeltour planen, auch solche Situationen, dass ihr denen wirklich schon mal mitgebt, da kann das und das passieren? Möglicherweise weiß der eine dauernd alles besser und der andere sagt, nee, also das geht mir dann so auf den Senkel. Ja, absolut. Das hat zum Beispiel auch zu tun mit der Rollenverteilung an Bord. Es ist schon ganz gut, dass man sich da vorher einig ist und nicht erst auf sie entscheidet, wer von den beiden der Kapitän ist. Das halte ich für ungünstig. Und also die Rollenverteilung ist was Wichtiges. Und wenn man aber so eine Reise antritt, dann ist man in aller Regel nicht ganz neu, sondern hat da schon mal irgendwas gemacht und wir beide haben uns da verständigt. Ist so eine gemeinsame Segeltour zwischen Pärchen, die möglicherweise im normalen Leben gerade eine Krise haben, ist das eine Chance, da sozusagen wieder neu zueinander zu finden oder sich endgültig auch auseinander zu entwickeln? Das ist eine Frage, die uns ganz oft gestellt wird, so nach dem Motto, so gut verstehen wir uns auch nicht, meistens das Gute. Und unsere Formel halt, vertragt euch und verdammt. Okay, also man sollte schon mit einem gewissen Harmoniegefühl starten, das ist dann mal klar, das habe ich jetzt schon mal gelernt. Ja, die junge Generation, ist das eine, die anders rangeht an das Segeln, das weltweite Segeln? Sind die möglicherweise ein bisschen dynamischer? Ich meine, Bert, du bist ja jetzt auch gerade, wir haben heute schon gesagt, also wegen von Schentico, Durchschnittsalter 48, bei euch ist Durchschnittsalter, wenn ich diese anschaue, auch so 35. Also sind die jungen Nachwuchsseglerinnen und Segler noch ein bisschen schneller unterwegs oder dynamischer unterwegs, setzen die andere Schwerpunkte? Ja, absolut. Also erstmal gibt es ja heute die Möglichkeit, und da muss man ja sagen, dank Corona ist das Homeoffice gewachsen und zum Homeoffice machen wir jetzt das Bootoffice. Das heißt, also junge Leute haben heute eher die Möglichkeit, eine große Reise zu machen und dabei weiterzuarbeiten, wenn wir 35-jährigen Grauköpfe schon nochmal... Grauköpfe, ja. Erst mal arbeiten mussten, dann fangen sie nicht und dann los. Aber da gibt es halt andere Möglichkeiten. Und viele junge Leute, und das macht uns immer großen Spaß, gehen etwas unbekümmerter daran. Also wir würden uns so lange ausrüsten, bis das Boot absäuft, aber die fahren los und die machen das mit ihrer Jugend. Auch gut. Das trägt dann auch über die Meere hinweg. Gab es irgendwelche besonderen Geschichten, die ihr vielleicht noch auf Lager habt aus den letzten Jahren, aus dem letzten Jahr 2022? Ja, das würde ich gerne in einen Gruß einbinden. Und zwar einen Gruß, der aus meiner Sicht verkehrt rum ist. Denn wir grüßen an Land. Denn wir haben eine Yacht, eine Crew, die heißen Karen und Mark Heuer. Die sind nach USA gesegelt, in die Karibik gesegelt und zurück. Übrigens eine Seefahrtsfamilie, denn hat doch der Vater von Mark einen Heiratsantrag per Norddeich Radio gemacht. Was ja in diesem Hause hier sehr wohl bekannt ist aus alter Zeit. Die beiden sind auf der Rückfahrt 60 Meilen vor Brest gesunken. Das heißt, das Schiff ist gesunken, sie haben also ein Geräusch gehört und als der Mark mit den Füßen aus der Koje kam, war er bis zum Knöchel im Wasser. Es ist nicht zu erklären, warum und wieso. Sie mussten dann ihren Notruf absetzen. Als erstes Schiff zur Stelle war die Queen Victoria, die Hehe gemacht hat. Und dann wurden sie abgeborgen von einem Hubschrauber der französischen Coast Guard. Und da haben wir in unseren Ausbildungsteilen auch immer etwas, was ganz wichtig ist für so eine Situation, das nennen wir das Grabbag. Das heißt also, jeder, der an Bord ist, sollte eine wasserdichte Tasche haben mit den wichtigsten Papieren. Denn was passiert? Die sind jetzt nach Brest geflogen worden, ins Krankenhaus, der Doktor hat festgestellt, die sind heile. Und eine halbe Stunde später stehen die mit Tropfen nasser Hose vor dem Krankenhaus. Und wenn man dann keine Kreditkarte, keine Papiere hat, hat man ein richtiges Problem. Das haben die beiden perfekt gemacht. Die haben den ganzen Fall erstklassig abgewickelt und wir von Franz Wurzeln freuen uns wie irre, dass die beiden jetzt Weihnachten heil zu Hause sind. Ja, für mich natürlich ein Sommerweihnachten. Aber ihr habt auch noch eine Menge mehr Grüße und Markus hat die noch. Ich gebe dir mal das Mikro, dann kannst du das in Ruhe machen. Also wir wollen einen Schuss von Grüßen, der ganz besonders ist, das ist nämlich einer, der unterwegs ist. Das ist C3 Spark Alexander von Humboldt, der Kapitän Joachim Karl aus Glückstadt an der Elbe. Und der wiederum hat uns einen Gruß über Kurzwelle geschickt, den ich möchte gerne hier verlesen. Der mobile TO-Stützpunkt Alexander von Humboldt 2 mit 54 kanadischen Studenten sowie 23 Crewmitgliedern an Bord grüßt auf dem Weg von der Position etwa 200 Seemeilen östlich Suriname alle Transozeansegler und alle weltweiten Stützpunkte. Wir wünschen allen ein besinnliches Fest, einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Glück, Gesundheit und stets bestes Segelwetter. Kapitän und Crew Alex 2. Ja, und dann grüßen wir die 25-jährige Ronja, die soeben mit ihrer Segelmacht Malouin den Atlantik überquert hat. Für die 2200 Seemeilen von den Kapverden nach Grenada in der Karibik hat sie 14 Tage gebraucht. Und wir grüßen die Segeljacht Macarena mit Elke und Dietrich an Bord. Ausgelaufen von Santa Cruz de la Palma über Mindelo, Kapverden in den Atlantik. Wir wünschen Ihnen Fair Winds und Following Seas. Und ich bringe die Grüße, die uns von Ozean über Kurzwelle erreicht haben, von Susanne Huber-Görfi, Deutschlands bekannteste Einhand-Hochseeseglerin. Sie segelte Einhand durch die Nordwestpassage und viermal Einhand um die Welt, davon eine Reise sogar anderthalbmal um den Globus nonstop. Hier ihr Gruß von Bord ihrer Segeljacht Nehai, sie ist unterwegs im Atlantik, Kurs Südwest. Ich wünsche allen Seeleuten eine gute und sichere Reise. Im Gegensatz zu euch sind wir Segler hier draußen im großen Blau unter anderen Bedingungen unterwegs. Das Wasser ist deutlich näher und unsere Passagen dauern viel länger, aber wir segeln ohne Zeitdruck oder Terminkalender. So grüße ich euch auf den dicken Pötten herzlich, auch wenn wir alle eher froh sind, uns auf sie nicht zu nahe zu kommen. Meine besonderen Grüße gehen an das neue Transozean-Team und an die Brig Roald Amundsen, deren nächste Etappe eine komplette Frauencrew sein wird. Von Maschinisten, den Mädels, auf den Rahmen der Brig bis zum Skipper, Respekt. Frohe Weihnachten aus dem tropischen Nordatlantik. Und ich sage, liebe Nehai Susanne, wir wünschen dir einen entspannten Hochsee-Heiligabend, Fair Winds and Following Seas. Viele, viele Grüße von Transozean und Stützpunkt ist hauptsächlich Cuxhaven, also von da geht alles aus, habe ich jetzt gelernt. Und um Weihnachten gemeinsam zu feiern, gibt es ja eben auch Gruß an Bord, egal wo jetzt gerade Seglerinnen und Segler oder Seefahrerinnen und Seefahrer unterwegs sind, wo sie gerade vor Anker liegen oder in welchen Häfen sie auch liegen oder wo sie gerade unterwegs sind, Gruß an Bord. dient ja dazu, uns zu verbinden mit den Menschen, die weit, weit weg sind. Und ganz besonders gerne natürlich mit Shanty-Musik. Und wir hören jetzt vom Binguma Shanty Chor Over die Azoren. Und wir haben noch weitere Grüße bei Gruß an Bord. Jawohl, Julia Roschinski grüßt ihren Mann Lutz, der jede zweite Weihnachten auf den Flüssen von Europa unterwegs ist. Frohe Weihnachten, die ganze Familie freut sich, wenn du nächstes Jahr wieder bei uns bist. Andrea Debus aus Sehne, die grüßt ihren Sohn, Oberbootmann Yannick Werther und die Besatzung des U-Boots 35 im Mittelmeerraum im Einsatz. Es ist eine sehr lange Zeit, schreibt sie, eine sehr lange Zeit ohne dich und besonders Weihnachten fällt es uns sehr schwer. Trotzdem hoffen wir, wirst du mit der ganzen Besatzung heute Heiligabend feiern und du wirst bestimmt auch dort etwas zur guten Stimmung zum Besten geben. Kommt gesund wieder, es grüßen Mama, Carsten, Marlo und Jan, Babusch und Opa Manfred und ganz besondere Grüße und dazu tausend Küsse von deiner Freundin Katha, die wohl am allermeisten dich vermisst. Schön geschrieben. Ja, und dann haben wir noch aus Kaiseraugs in der Schweiz einen Gruß, und zwar von Kerstin und Remi Rott. Es geht an die MS Frankfurt Express. Wir wünschen uns von so einem Tim und der gesamten Besatzung zum Weihnachtsfest angenehme Stunden in froher Runde, einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine gesunde Heimkehr. Wir freuen uns auf das Wiedersehen. Auf das Wiedersehen, so heißt es. So, und wir freuen uns jetzt noch auf Anne Fleur Gabor. Und die hat einen wunderbaren Song, den kennen Sie bestimmt. Jedes Jahr zu Weihnachten kommt er auf Platz 1 der Charts. Mariah Carey. Und die gibt es jetzt aber in einer langsamen Version. All I Want for Christmas is You. Yeah. Und das war dann ja auch schon Gruß an Bord 2020 aus dem wunderschönen Lea, aus dem wunderschönen Kulturspeicher. Lea, wir sind immer wieder gerne jedes Jahr hier. Und in diesem Jahr ist es sicherlich ein besonderes Gruß an Bord. Und wir hoffen sehr, dass von dieser Sendung, von dieser Gruß an Bord-Sendung auch ein Signal ausgeht. Ich weiß, es ist mehr ein Wunsch, aber Weihnachten darf man sich ja auch etwas wünschen. Über tausende von Kilometern hinweg, über Landesgrenzen hinweg, haben wir heute wieder zueinander gefunden, waren wir uns nah. Waren wir miteinander und ich wünsche mir so sehr, dass wir das für das Jahr 2023 vielleicht noch über viel mehr Grenzen hinweg hinkriegen. Auch vielleicht über viele Grenzen hinweg, die zurzeit ganz weit auseinander zu liegen scheinen. Vielleicht auch über kriegerische Grenzen hinweg. Denn das, was heute hier deutlich geworden ist, wenn man miteinander gemeinsam an Dinge herangeht, wenn man Dinge anpackt, dann kann man doch eine ganze Menge erreichen und kann zum Beispiel auch einen Heiligabend begehen, obwohl viele Menschen gar nicht dabei sind, aber sie sind eben dann doch in der Nähe über tausende von Kilometern hinweg. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute dabei gewesen sind hier bei uns beim Kulturspeicher in Lier. Ich wollte noch gerade sagen, der nette Herr hat vorhin so schön gesagt, nach jeder Reise sagen Sie, Mensch, wo war es denn am schönsten? Ja, bei Ihnen war es am schönsten, das wollte ich Ihnen noch mal sagen. Hat richtig Spaß gemacht, der Shanty-Chor war wunderbar, wir haben alle schön geschwurft. Die Männer sind fröhlich, die Damen auch. Anne Fleur-Gabor war auch toll mit ihren Jungs. Also schöner Tag und schöner Abend. Und wir wollen jetzt auch noch mal eben eingrüßen. Wir haben nämlich die tollen Männer und Frauen in der Technik. Ohne die würde das doch gar nicht funktionieren. Und zwar Ingo Schwarze, Veronika Brinkmann, Georg Schuske, Wolfgang Wackedehne und Thomas Herter. Die Aufnahmeleitung heute hat Bettina Gerke, die Produktionsleitung Stefanie Röhrig und die Redaktion der Sendung hatte Joachim Hagen. Ja, und jetzt wünschen wir Ihnen fröhliche Weihnachten. Britta von Lucke sagt Tschüsskes. Und Andreas Kuhn sagt auch Tschüsskes. Auf Wiedersehen, frohes Fest. Und jetzt heißt es Rolling Home. Don't be going, can't take on the rock, I'll take on a